Ansonsten, das Besondere an diesem Abend ist, dass Frank Spilker, Knarf Rellem und Manuel Schwiers ziemlich bekannte und zwei, drei auch unbekanntere Lieder von Erich Mühsam neu vertont haben. Er klingt also gar nicht mehr wie Wandergitarre, sondern ein bisschen mehr wie Bo Diddley. Freut euch da einfach drauf. Die drei Musiker haben auch an zwei, drei Stellen Sachen aus ihrem Repertoire aufgenommen, die zu diesem Abend passen. Weil sich alles erschließt und weil wir es eingestellt haben, die Bilder dort auf der Leinwand zu kommentieren, das hatte zu viel Schulfunkcharakter. Das müsst ihr euch selbst zusammenreimen, aber es passt zum jeweils Gelesenen so einigermaßen. Kann ich einfach sagen, das will ich nicht, dass im Vorwege schon irgendwas über Erich Mühsam erzählen, sondern nur darauf hinweisen, dass es eine literaturwissenschaftliche Untersuchung gibt, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass kein anderer Mensch als Erich Mühsam im Völkischen Beobachter der NSDAP so oft negativ erwähnt wurde oder dämonisiert wurde. Das hat nicht unbedingt eine Proportion zu seiner Gefährlichkeit oder zu seinem Einfluss in der Zeit der Weimarer Republik, sondern macht, glaube ich, ganz gut deutlich, dass diese Art von unbeugsamer Lebenslust und Gesellschaftskritik für die Nazis tatsächlich das rote Tuch schlechthin war oder anders ausgedrückt, dass sie Erich Mühsam viel schlimmer fanden als, sagen wir, Ernst Thälmann, den sie wenigstens begreifen konnten, da sie ja beide, was kein Totalitarismus theoretisches Argument ist, da sie doch immerhin beide den Gleichschritt kannten, den Erich Mühsam bekanntlich verabscheut hat. Also Erich Mühsam ist der am häufigsten im Völkischen Beobachter dämonisierte Mensch als Jude, als Kulturbolschewist, als Zersetzer der Familienmoral, als Verächter von Blut und Boden und so weiter. Der Rest erschließt sich, glaube ich, jetzt von selbst. Ich habe Flyer verteilt und ich wünsche mir, dass sehr viele von euch zwischen dem 26. und dem 28. April an Steindamm kommen. Gute Erkenntnis, gute Unterhaltung. Es fängt an mit Knarf Rellem. Als erstes ein Stück nicht von Erich Mühsam, sondern im Geiste von Erich Mühsam, von meinem Freund Gutz. Hätte Erich Mühsam moderne amerikanische Drogen kennengelernt, hätte er den Text auch schreiben können, aber es war ihm verwehrt, moderne Experimente zu machen. Er hat altmodische Experimente gemacht, wie man später hören wird. Begleiten wird mich Manuel auf seinen Schuhen, weil in der Originalaufnahme auf der Platte der Gruppe Zukunft wird das Schlagzeug von Schuhen gespielt. Wir haben kein spezielles Problem. Wir haben eigentlich gar nichts. Wir haben auch gar nichts Besonderes erlebt. Tut uns leid, wir sind breit. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Ich und du, wir sind zu. Wir wollen keine Gratis-Zeitung und auch den Anbieter nicht wechseln und unsere Klamotten, die stinken nur von außen. Tut uns leid, wir sind breit. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Ich und du, wir sind zu. Auf dem Überbrettel bin ich selbst noch nicht zu Worte gekommen, doch verkehrte ich viel und gern in diesem Künstlerkreis. Die Persönlichkeiten, die mit Tanz, Gesang und Rezitation abends bis 11 Uhr in Biedermeiertracht das Publikum erfreuten, saßen häufig nachher noch bis 3 oder 4 Uhr nachts am Künstlertisch im Café des Westens mit den allnächtigen Stammgästen beisammen und dort debattierten wir über Kunst und Kultur, über Theaterdirektoren und Buchverleger, über politischen und persönlichen Klatsch. Manchmal kam auch Arthur Pserrhofer an den Tisch und dann wurde in der fürchterlichsten Weise gepserrhofert, denn es war zu einer wahren Epidemie geworden, den bekannten pserrhoferschen Vorbildern nachzueifern. Es gehen mehr Leute ins Theater hinein, als hineingehen. Und so weiter. Das Bedürfnis, zur Pflege heiterer Kunst Zusammenkünfte zu organisieren, war, seit die Überbrettel in Mode gekommen waren, allenthalben bemerkbar. In privaten Zirkeln, in der sogenannten Bohème, in den Ateliers wurden Ulk-Vorträge, Schnellmalerproduktionen, Brettellieder zur Gitarre und Grotesktänze üblich. Begüterte Bürger erließen Abendbroteinladungen nicht mehr bloß an die berühmten Heldentenöre der Oper, sondern auch an junge Künstler und Literaten, deren Darbietungen die Hörer nicht zwangen, ihre Ansprüche aus Schicklichkeitsgründen gewaltsam in die Höhe zu schrauben. Die im saloppen Straßenanzug kamen und froh waren, außer einem guten Essen und reichlich Wein ein 10- oder 20-Mark-Stück zu bekommen. Besonders der Maler Paul Haase hatte großes Geschick darin, den künstlerischen Invasionstrupp zusammenzustellen und uns vorher zu belehren, wie wir uns zu benehmen hätten, nämlich so ungesellschaftlich wie möglich. Ich höre ihn noch, wie er mich nach einem Souper zusammenputzte. Mensch, du bist nicht ordinär genug, dir kann man nirgends mitnehmen. Mein Domizil in der Augsburger Straße war ein sogenanntes Berliner Zimmer mit einem zweischläfrigen Bett, einem breiten Sofa und einem etwas gebrechlichen Schreibtisch in der einzigen Ecke, in die das Fenster Licht einließ. Die hübsche, rundliche Wirtin, kleinen Zärtlichkeiten sehr zugänglich, der Mann war Reisender und viel abwesend, war das Ideal einer toleranten Vermieterin. Ich durfte Besuch mitbringen, wie es mir gefiel. Und es kam vor, dass zugleich drei Freunde, denen der Heimweg vom Café des Westens zu weit war oder die gerade kein festes Quartier hatten, bei mir übernachteten. Kam ein Gast von auswärts ins Café, der noch keine Bleibe hatte, wurde er mir einfach mitgegeben und ich habe manchmal wildfremde Leute bei mir beherbergt, deren Namen ich bei der Vorstellung nicht verstanden hatte und nie erfuhr. Einmal kostete es große Mühe, einen Zahntechniker, dem Freunde irgendeines meiner Bekannten, zwei Goldstücke zu retten, die er auf den Tisch gelegt hatte. Ich lag noch im Bett, er auf dem Sofa, als der Gerichtsvollzieher erschien, um von mir Geld zu holen. Er wollte sich durchaus des Vermögens meines Gastes bemächtigen, der angstvolle Minuten durchlebte, bis der Beamte sich entschloss, es beim üblichen Vermerk bewenden zu lassen, dass die Pfändung bei mir fruchtlos gewesen sei. Ha, sehr gut. Wanderjahre. Die Jahre von 1904 bis 1909 kann ich insofern meine Wanderjahre nennen, als es mir völlig unmöglich ist, ihre Erlebnisse und Begegnungen selbst nur in der Reihenfolge der Reisen und des Wechsels der Wohnorte chronologisch aufzuzeigen. Die Reisen fanden meistens in Gesellschaft meines Freundes Johannes Nohl statt. Unsere erste Italienreise führte uns bis Genua, wo wir bereits ohne Geld eintrafen. Es gab arge Ungelegenheiten, denn auf die zahlreichen Briefe, die wir von unterwegs losgelassen hatten, um Freunde und Gönner zu veranlassen, uns postlagernd in Mailand oder Genua weiterzuhelfen, hatte keiner reagiert. Nach 3 oder 4 Tagen kam unverhoffte Hilfe. Der damalige Berliner Stadtverordnete Dr. Raphael Friedeberg, den ich von unterwegs anzupumpen versuchte, schickte in eingeschriebenem Brief 50 Lire, und zwar nicht von Berlin aus, sondern von Ascona am Lago Maggiore. In Ascona habe ich ein Häuschen erstanden, und wenn Sie in die Nähe kommen, sollten Sie nicht versäumen, mich zu besuchen. Wir fanden uns natürlich nach wenigen Tagen in Ascona bei Dr. Friedeberg ein. Lange vor uns hatten deutsche Lebensreformer die schöne Stätte am Lago Maggiore entdeckt und dort Hütten gebaut. Vegetarier mit teils ernsten Lebensauffassungen, teils höchst spleenigen Erlösungsideen hatten sich an den Abhängen des Lago angesiedelt, bauten Obst an, lebten von Rohkost, lobten den Herrn oder sich selbst. Daraus erwuchs die Heil- und Erholungsanstalt Monte Verità, für die ich, da man dort mit nichts als rohem Gemüse gefüttert wurde, den Namen Salatorium in Umlauf brachte. Die Gäste, die man in diesem geschäftlich wohl florierenden Unternehmen antraf, nannte ich die ethischen Wegelagerer mit ihren spiritistischen, theosophischen, okkultistischen oder potenziert vegetarischen Sparren. Die, wieder Zitat, schachtäugigen Blassgesichter, die von morgens früh bis abends spät nur beflissen sind, in untadeligem Lebenswandel Leib und Seele im Gleichgewicht zu halten. Dr. Friedeberg aber fand, nachdem er mich mit dem Stethoskop gründlich untersucht hatte, dass mir eine konsequente Kur auf dem Monte Verità sehr nützlich sein werde. So wurde ich zu den Rohköstlern gesteckt und mir eine Lufthütte als Behausung zugewiesen. Von früh bis spät kaute ich nun Äpfel, Pflaumen, Bananen, Feigen, Wal, Erd- und Kokosnüsse. Es war schauderhaft und ich fühlte meine Kräfte schwinden. 14 Tage hielt ich's aus, dann ging ich zum Direktor. Ich werde an dieser Kur zugrunde gehen. Okay, das ist nur die Krise, die muss jeder durchmachen. Aber wenn ich die Krise nicht überstehe, wenn ich dabei auf der Strecke bleibe? Na, es kann schon sein. Ist nicht ganz auszuschließen, aber dann ist gar nichts an Ihnen verloren. Da ging ich ins Dorf hinunter, setzte mich in eine solide Osteria, ließ mir ein Beefsteak geben, trank einen halben Liter Wein dazu und rauchte danach eine große, dicke Zigarre. Nie hat mir eine Mahlzeit so geschmeckt, nie mich eine so gekräftigt und dem Leben zurückgewonnen. Brief eines Patrioten. Waren Sie schon mal im Ausland? Sind Sie schon mal heimwehgebeugt durch die Straßen der Metropole einer befreundeten Macht geschlichen? Und haben Sie mal das stolze Hochgefühl in Ihrer Brust gespürt, das jeden Deutschen packen muss, wenn er in ferner Fremde plötzlich das heimatliche Wappentier an einer Hausfront kleben sieht? Ich durchwandelte betrübten Schrittes Wien. In meiner Tasche trug ich die schmerzliche Mitteilung, dass das Berliner Landgericht mich in 3 Tagen zu sprechen wünschte, weil... Erich Mühsam in einem Fluchblatt mit dem Titel Genossen Proletarier zum Ungehorsam gegen die Gesetze aufgefordert und in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Bevölkerungsklassen zu Gewalttätigkeiten gegeneinander aufgereizt hat. Ich brannte natürlich darauf, der Einladung des Herrn Staatsanwaltes zu folgen. Leider hat mich aber die gütige Vorsehung nicht mit dem genügenden Reisegeld in die Welt geschickt, als dass ich jedem Wink der Obrigkeit stets gleich beschwingten Fußes folgen könnte. So kreuzten also arge Bedrängnisse mein Gemüt, als ich Wiens Straßen einherzog. Aber siehe, Am Graben Nummer 12 erhob sich vor meinem entzückten Blick ein Gebäude, von dem ich laut pochenden Herzens den deutschen Reichsadler mit gesträubtem Gefieder auf mich niederzwinkern sah. Kaiserlich deutsches Generalkonsulat stand darunter, nicht etwa Vizekonsulat, nicht bloß Konsulat, nein, ein richtig gehendes Generalkonsulat war es. Vaterstaat verlangt nach mir, so überlegte ich, da wird sein Sachwalter im Ausland nicht zögern, dem Heimverlangenden über die Schwelle des Vaterlandes zu helfen. Ich trat also in das Haus ein und klopfte, froh, auf heimatlichem Boden zu stehen, an die Tür des Konsulates an. Ein Mann, in dem ich niemals den Pflegevaterstaat vermutet hätte, hieß mich eintreten und ich trug ihm mein Begehr vor. Mein Name ist Mühsam, ich bin Angeklagter, soll mich in 3 Tagen in Berlin vor dem Landgericht 1 wegen eines Pressvergehens verantworten und habe kein Geld. Bitte bezahlen Sie mir die Reise. Ja, da werden Sie sich in Berlin verantworten müssen. Ich freute mich schon. Ja, aber was geht uns das an? Er sagte immer wir, wenn er seine Meinung kundtat. Und dazu haben wir keinen Fonds. Ja, ob Sie das Geld aus einem Fonds nehmen oder woher sonst, das soll mir sehr egal sein. Der Staat wünscht mich zu sprechen und Sie sind hier der Stellvertreter des Staates. Und wenn Sie nicht die Reise bezahlen, kann ich überhaupt nicht reisen. Und dann erlässt der Staat einen Steckbrief und einen Haftbefehl hinter mir. Ja, dann müssen Sie sich schon an den Deutschen Hilfsverein wenden. Wir haben dafür keinen Fonds. Ich war sehr entrüstet. Wenn man der Vertretung des Staates im Ausland seine Bereitwilligkeit kundgibt, eine Einladung eben dieses Staates Folge zu leisten, dann kriegt man zur Antwort, das geht uns gar nichts an. Wenn Sie Geld haben, reisen Sie mit Gott und so weiter. Haben Sie keins, dann werden Sie steckbrieflich verfolgt. Aber, überlegte ich weiter, wenn ich nun steckbrieflich verfolgt werde, dann nützt es ja immer noch nichts, weil man ja wegen eines Pressvergehens nicht ausgeliefert wird. Daher geriet ich denn in den Zustand ratloser Verzweiflung darüber, dass ich nicht Raubmörder, sondern nur politischer Verbrecher war. Hätte ich jemand umgebracht, hätte ich geraubt, geplündert, Brand gestiftet oder genotzüchtigt, oh, wie viel wäre ich besser dran gewesen. Dann hätte ich die Unterstützung der deutschen Konsulate gar nicht nötig gehabt, sondern wäre einfach zu den Wiener Behörden gegangen, die mich kostenlos und sicher in Berlin abgeliefert hätten. Nie in meinem Leben habe ich so bedauert, kein Raubmörder zu sein. Zum Glück regte mich meine verzweifelte Stimmung über diesen Charaktermangel zu einem schwermütigen Gedicht an, das dann einen mir wohlgesinnten Redakteur zu einem erheblichen Vorschuss begeisterte. Auf diese Weise konnte ich also die Reise nach Berlin doch noch antreten und das Schwert der Justiz konnte mit der Wucht des Staatsinteresses rechtzeitig auf mein schuldiges Haupt herniedersausen. Schwabing, Bohème. Schwabing ist, wie Montmartre, weniger ein geografischer als ein kultureller Begriff. Äußerlich, ein Münchner Stadtteil wie jeder andere, sind dies die Gestalten, die den Stadtteil Schwabing zum Kulturbegriff Schwabing machen. Maler, Bildhauer, Dichter, Modelle, Nichtstuer, Philosophen, Religionsstifter, Umstürzler, Erneuerer, Sexualethiker, Psychoanalytiker, Musiker, Architekten, Kunstgewerblerinnen, entlaufene höhere Töchter, ewige Studenten, fleißige und faule, lebensgierige und lebensmüde, die bei der denkbar größten Verschiedenheit vereint waren, in einer unsichtbaren Loge des Widerstandes gegen die Autorität der herkömmlichen Sitten und des Willens, ihr individuelles Gehaben nicht unter die Norm zu beugen. Das eigentliche Charakteristikum des Begriffes Schwabing mag die Unbekümmertheit um das Urteil anderer sein. Jeder Mensch ist ein eigener, aber wer es zeigt, heißt anderswo Sonderling. Schwabing war eine Massensiedlung von Sonderlingen und darin liegt seine pädagogische Bedeutung. Schwabings auffällige Minderheit bewirkte bei der unauffälligen Mehrheit, dass sie nicht mehr auffiel. Jetzt kommt ein Text von Erich Mühsam, das heißt das Lumpenlied. Und ich glaube, ich muss das doch ein bisschen hoch machen. Das ist lieb. Das reicht locker. Ich hoffe jedenfalls. Am Hals, kein Geld im Sack, wir sind ein schäbiges Lumpenpack, auf das der Bürger speit. Der Bürger blank von Stiebellack, mit Ordenszacken auf dem Frack. Der Bürger mit dem Chapeau-Klack, fromm und voll Redlichkeit. Der Bürger speit und hat auch recht. Er hat Geschmeide, Gold und echt. Wir haben Schnaps im Bauch. Der Schnaps im Bauch hat es bezecht, und wer bezecht ist, der frecht. Zu Dingen sich, die jener schlecht und niedrig findet auch. Gesittet sein, er lernte Bibel und Latein. Wir lernen nur den Neid. Wer Porter trinkt und Shampoos Wein, Lust wandelt fein im Sonnenschein. Der bürstet sich, wenn unser Ein ihn anrührt mit dem Kleid. Wo hat der Bürger alles her? Den Geldsack und das Schießgewehr. Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Leben schwer, doch er kriegt mehr als sein Begehr. Er schöpft dazu die Taschen leer von allem Arbeitstier. Doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann, gepriesen und geehrt. Treff ich euch auf der Straße, dann ihr Strichkumpane Fritz Johann. Ihr Lumpenvolk, ich spie euch an. Was seid ihr Hunde wert? Vielen Dank. Joachim Ringelnatz schreibt: Am nächsten Abend eilte ich nach Geschäftsschluss wieder in die Simplicissimus Künstlerkneipe. Soll ich nochmal anfangen oder war das verständlich? Es wurde so plötzlich lauter, das verstört. Okay, am nächsten Abend eilte ich nach Geschäftsschluss wieder in die Simplicissimus Künstlerkneipe. Künstler, Studenten, Mädchen, elegante Herrschaften, das saß eng gepresst um weißgedeckte Tische. Auf einem dieser Tische stand ein schmächtiger Mann mit wildem Vollbart, stechenden Augen und feinen Händen. Der trug ein Gedicht vor, war einmal ein Revoluzzer. Ich fragte einen neben mir stehenden Studenten, wer der Vortragende sei. Ich bin der Student. Ja. Den kennen Sie nicht? Schämen Sie sich! Alles Sonderlinge in Schwabing, ne? Ich schämte mich aber wirklich. Ein herumgehendes, sehr ältliches Blumenmädchen klärte mich auf. Der Herr auf dem Tisch wäre der Edelanarchist Erich Mühsam. Erich Mühsam brachte beißende Satiren. Zum Schluss erhob sich unter allgemeiner Spannung Ludwig Scharf. Von seinem Platz aus, stehend und auf eine Stuhllehne gestützt, trug er seine eigenen Gedichte vor. Ich bin ein Prolet, was kann ich dafür? Es ging ein Witzwort um. Was ist der Unterschied zwischen mühsam und scharf? Scharf dichtet mühsam. Und mühsam dichtet scharf. Das mühsam wollte in diesem Fall nur besagen, dass Ludwig Scharf in gewissenhafter und weiser Selbstbeschränkung nur wenig publizierte. Kaffeehausliterat. Ich galt ja wohl lange Zeit als Prototyp eines Kaffeehausliteraten und doch war es für niemanden ein Geheimnis, dass ich in Arbeiterzirkeln verkehrte, mit Zettelverteilung und Hauspropaganda Kleinarbeit tat, an Gruppenabenden Vorträge und in öffentlichen Versammlungen Agitationsreden hielt. Ich stand als Angeklagter in politischen Prozessen vor dem Strafrichter und jeder wusste, dass ich im Privatleben unter Künstlern zigeunerte, in Kabaretts lustige Gedichte, Schüttelreime und allerlei Bosheiten vortrug, mich in Berlin, München, Zürich, Genf, Florenz, Paris, Wien herumtrieb, in fidelen Ateliers ein Mädel auf dem Schoß schlechte Witze riss, mit den zeitlosen Schwärmern der Bohème ganze Nächte durchzechte und mit vielen berühmten Leuten, die ich, nicht immer bloß für mich, anpumpte, befreundet war. Sie reiten stehend auf zwei Gäulen. Frank Wedekind sorgte sich um mich. Ausgerechnet der. Auf zwei Gäulen, die nach verschiedenen Richtungen streben. Sie werden Ihnen die Beine auseinanderreißen. Wenn ich einen laufen lasse, verliere ich die Balance und breche mir das Genick. Vater 1. Als ich nach Hause kam heute Nachmittag, fand ich einen Brief aus Lübeck von Papa, die Antwort auf meine Bitte um die 3000 Mark. Er schlägt mir das Geld wirklich ab. Die beiden Mitgiften für meine Schwestern in Höhe von je 60.000 Mark hat er also seinerzeit aufgebracht. Hans Laboratorium, das gewiss einige Tausende gekostet hat, hat er bezahlt. Die Hochzeit meiner Geschwister, deren jeder einen großen Batzen verschlungen hat, konnte er auch bestreiten. Aber mir gegen gute Verzinsung 3.000 Mark zur Sicherung meiner Arbeit zu geben, ist ihm nicht möglich. Nachher kommt dann freilich der wahre Grund. All deine Unternehmungen trugen den Stempel der Unreife. Brachten mir bittere Stunden. Nun, ich will die Geschichte von der Untergrabung meiner Gesundheit nicht noch einmal aufrollen. Ich will mit dem Anfang deiner Einsicht, dass auch wir es gut mit dir meinen, mich heute freuen. Von dem Unternehmung mit deiner Zeitung Kein halte ich gar nichts. Ebenso wenig halten Hans, Grete, Charlotte, Julius und Leo etwas davon. Es ist ein ganz und gar untergeordnetes Machwerk, das niemals sich Eingang verschaffen wird oder kann. Yeah. Yeah, hohoho. Ist viel lauter. Jazz und Lyrik. Was sinnst du, Bürger, bleich und welk? Hält dich ein Spuk zum Narren? Nachtschlafend hörst du's im Gebälk, den Totenkäfer scharren. Gräbt und rumort und seine Beine tasten um Säcke und um Kasten. Horch, Bürger, horch! Der Käfer läuft, er kratzt ans Hauptbuch eilig. Nichts, was du schwitzend aufgehäuft, ist deinen Fühlern heilig. Der Käfer rennt, der Bürger flennt. In bangen Angstgedanken fühlt er die Erde wanken. Ja, Bürger, ja, die Erde bebt. Es wackelt deine Habe. Was du geliebt, was du erstrebt, das rasselt jetzt zu Grabe. Aus Dur wird Moll, aus Haben soll. Erst fallen die Devisen, dann fällst du selbst zu diesen. Verzweifelt schießt die Bürgerwehr das Volk zu Brei und Klumpen. Ein Toter produziert nichts mehr und nichts langt mehr zum Pumpen. Wo kein Kredit, da kein Profit. Wo kein Profit, da enden Weltlust und Dividenden. Hörst, Bürger, du den toten Wurm? Er fährt durch Holz und Steine und sein Geraschel weckt zum Sturm des Leichenvolks Gebeine. Ein Totentanz macht Schlussbilanz und schickt dich in die Binsen samt Kapital und Zinsen. Und Schluss. Frauen, wie ungeheuer töricht sind die Menschen, die da meinen, ein Herz könne nicht gleichzeitig nach mehreren Seiten gezogen werden. Meine Liebe zu Frieda leidet gar nicht durch diese Aufwallung. Denke ich Friedels, dann füllt sich alles Herz mit Sehnsucht und Zärtlichkeit, und doch zweifle ich nicht einen Moment an der Richtigkeit und dem Wert des Gefühls, das mich dem Puma verbündet. Ich kann neben dem Puma sitzen, sie leidenschaftlich küssen, wünschen und gleichzeitig an Frieda denken, sie herbeisehnen und die Luft greifen in der Illusion, ich erfasste ihre Hand. Und wieder kann ich durch ein Wort, eine Bewegung, einen Blick von Uli zu glühender Liebe hingerissen werden und dann 5 Minuten später, wenn ich etwa die Valerie sehe, deren Hände in Küssen ertränken, kann mit der Uhr in der Hand ihren Atem aufzufangen suchen, bis zu dem Moment, wo ich stürmisch aufbreche, um Lotte zu treffen. Vielleicht ist es dumm und unpraktisch von mir, all das nicht zu verbergen. Aber ich kann nicht anders. Ich könnte mit Lotte im Bett liegen, sie rasend lieben und ihr gleichzeitig von Morgan vorschwärmen. Wie ist es bloß denkbar, da ich, das bilde ich mir doch ein Erotiker bin, wie nicht viele herumlaufen, dass ich so maßlos wenig Glück bei den Frauen habe. Vater 2. Meine liebste Margret, du kannst dir denken, wie furchtbar unglücklich ich darüber bin, dich in diese Situation gebracht zu haben. Nun will ich natürlich alle Energie daran setzen, dir wenigstens bis zum 1. Oktober die paar hundert Franken zurückzugeben, auf die es jetzt ankommt. Wenn doch endlich mein Vater stürbe. Das ist wohl ein schlimmer Wunsch, aber obgleich ich den alten Mann liebe, muss ich sein Ende erhoffen, dass das Ende meiner traurigsten Hindernisse wäre. Er ist herzkrank, war es schon damals, als wir den Handel schlossen, sonst hätte ich nicht gewagt, die Schuld zu kontrahieren. Mit dieser Widerstandsfähigkeit des jetzt fast 76-jährigen Mannes hatte ich nicht gerechnet. Blasiertes Berlin. mal wieder nach Berlin zurückgekehrt, fand ich das Café des Westens baulich verändert, modernisiert und seiner früheren Gemütlichkeit einigermaßen beraubt vor. Der alte Künstlerstammtisch beim Eingang war in eine andere Nische gestellt und seine ständigen Besucher erschienen nur noch sporadisch oder hatten sich verkrümelt. Dafür prangte ein Ölbild von Edmund Edel an der Wand, auf dem ich und ein junges Mädchen meiner Freundschaft an vergangenen Glanz erinnern sollten. Über der Telefonzelle aber verschönte die Gipsbüste Wilhelms II. Das verjüngte Lokal und gab zu vielen, dazumal nicht ganz ungefährlichen Witzen Anlass. Auch die Gesellschaft hatte sich gewandelt. Man saß nicht mehr im Kreis arrivierter Kulturträger, sondern zwischen zigeunernden Skeptikern und schönheitsdurstigen Lebensstilisten, selbst nicht mehr einer der allerjüngsten und in der zweiten Hälfte der 20er von manchen schon als überholt belächelt. Große Mode war der Ästhetizismus, die Müdigkeit, der Absinth, das Morphium, die Blasiertheit und in Liebesdingen jedwede Anomalie. Soziale Empfindungen waren Gegenstand spitzigen Spottes. Mitgefühl mit Leid und Gebresten waren zulässig als Würze genießerischer Selbstbespiegelung. Ich galt als hoffnungsloser Rationalist, meine Anteilnahme an den Kämpfen und Sorgen der Arbeiterklasse als Verrücktheit oder Pose. Bleichsucht wurde für Vergeistigung gehalten und man trug Orchideen als Sinnbild kranker Dekadenz. Wozu hier Namen nennen? Der Würzburger Dichter Max Dautendey war ein Schwelger in lyrischen Bildern. Er berauschte sich an Wortklängen, an Metaphern, Symbolen und Vergleichen. Ich erinnere mich aus einer seiner Novellen eines Sonnenuntergangs über dem Meer, da habe der Sonnenball ausgesehen wie eine abgeschälte Blutapfelsine auf einem mattsilbernen Teller. Dautendey war der unpraktischste Mensch, den man sich vorstellen kann, bildete sich aber ein brillanter Geschäftsmann zu sein. Er hatte sich von seiner Ammenballade einen riesigen Erfolg versprochen. Der Bucherfolg blieb aber aus und da kam Dautendey auf die Idee, dem Werk die öffentliche Beachtung zu erzwingen. Es war ausgerechnet Weihnachtszeit, da klebten an den Münchner Anschlagtafeln riesige Plakate und verkündeten 12 Balladenabende von Max Dautendey. Und zwar in der Tonhalle, einem großen Saal, der mindestens 800 Personen fasste. Für den Eintritt waren Konzertpreise festgesetzt. Der Veranstalter war der Dichter selbst. Er hatte eine Heidensumme ausgegeben für die Affischen und für die Saalmiete und kam freudestrahlend in den Simplicissimus. Unsere skeptischen Mienen irritierten ihn gar nicht. 12 Vorstellungen ausverkauft, das sind rund 10.000 Besucher. Dazu kommt vorsichtig geschätzt, dass jeder Zweite ein Buch von mir kauft. Ich werde signieren, ihr wisst ja, das macht die Leute toll. Dann kam der erste Balladenabend. Es waren höchstens 25 Personen im Saal und von denen hatten bestenfalls 10 ihre Karten bezahlt. Nachher kam der Vortragende und die Mehrzahl seines Publikums in den Simplicissimus und dort wurde Kriegsrat gehalten, wie der Verlust nach Möglichkeiten zu verringern sei. Das Ergebnis war, dass Dautendey am nächsten Tag grüne Streifen über die Plakate kleben ließ mit der Aufschrift Weitere Mitwirkende Erich Mühsam und Ludwig Schaaf. Und dass der Saalbesitzer den Kontrakt auf 6 Abende reduzierte, an denen wir nun zu dritt vor leeren Plätzen Gedichte aufsagten. Um den Schaden wettzumachen, kam aber Dautendey auf den Gedanken, einen Laden zu mieten, der gegenüber dem Café Stefanie gerade frei stand, wo er von früh bis abends auf einem Teppich sitzend bei 50 Pfennig Eintrittspreis Märchen erzählen wollte. Es bedurfte großer Mühe, ihn von dieser neuen und sicher noch größeren Pleite zurückzuhalten. Wien. Mein erstes Wiener Kabarett-Engagement musste ich vorzeitig abbrechen. Zum Glück bloß 2 Tage vor seinem natürlichen Ablauf. Mein Kabarettchef Henry, in Rage gebracht durch eine Anrempelung in der Fackel, nahm an deren Herausgeber brachiale Rache. Ich saß mit Karl Kraus in einem Weinlokal, als die Kollegen vom Kabarett erschienen und an einem anderen Tisch Platz nahmen. Plötzlich stürzte sich Henry auf Kraus, den er buchstäblich bis zur Bewusstlosigkeit verprügelte. Es war höchst widerwärtig und roh. Ich lag in dem Drange, Frieden zu stiften, beiseite geschoben, mit verstauchtem Finger, zerbrochenem Kneifer und zerfetztem Engagementsvertrag in einer Ecke am Boden, während Peter Altenberg seufzend zwischen den verwaisten und derangierten Tischen umherirrte und mit den Worten: Ich bin verzweifelt. Äußerst verzweifelt ist zum Verzweifeln. Von Freund und Feind die Sektreste austrank. Apropos Gewohnheit. Könnte langsam Schnaps vertragen. So. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gib mir Schnaps! Nachdem meine Seele lächzt, gib mir Schnaps, nachdem meine Kehle krächzt, gib mir Schnaps, dass ich Frieda an meine Schuhe binde, gib mir Schnaps, dass die verfluchte Qual endlich Ruhe finde, gib mir Schnaps, wie es mir durch die Kehle glutzt, gib mir Schnaps, wie es mir in der Seele juckt, gib mir Schnaps, ich will kein Bier, ich will kein Wein, gib mir Schnaps, Schnaps will ich, Schnaps will meine Pein. Schnaps, verliebter Igel, sauf, sauf, sauf. Gib mir Schnaps. Morgen wacht alle Qual wieder auf. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Nachdem meine Seele lächzt, gib mir Schnaps. Nachdem meine Kehle krächzt, gib mir Schnaps. Dass ich Frieda an meine Schuhe binde, gib mir Schnaps. Dass die verfluchte Qual endlich Ruhe finde, gib mir Schnaps. Wie es mir durch die Kehle glutzt, gib mir Schnaps. Wie es mir in der Seele juckt, gib mir Schnaps. Ich will kein Bier, ich will keinen Wein, gib mir Schnaps. Schnaps will ich, Schnaps will meine Pein. Gib mir Schnaps. Verliebter Igel, sauf, sauf, sauf. Gib mir Schnaps. Morgen wacht alle Qual wieder auf. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Tequila. Gib mir Schnaps. Wodka. Gib mir Schnaps. Cumrola. Gib mir Schnaps. Küstennebel. Gib mir Schnaps. Uso. Gib mir Schnaps. Korn. Gib mir Schnaps. Doppelte. Doppelte. Gib mir Schnaps. Gib mir Schnaps. Korn bitte. Gib mir Schnaps. Wodka hätte ich gern. Gib mir Schnaps. Gin vielleicht. Gib mir Schnaps, yeah, yeah, yeah, yeah. Gib mir Schnaps, gib mir Schnaps. Ja, das war ein Erich Mühsam-Text. Bohème. Um den Begriff der Bohème zu definieren, ist das Wort zunächst von den Schlacken zu säubern, die ihm die Sensationslust und die Unterscheidungsunfähigkeit grinsender Banausen angesetzt haben. Das Wort Banause kommt übrigens aus dem nachklassischen Altgriechisch Vanafsos, der Handwerker. Im Lichte dieser etymologischen Kenntnis sieht man das Wort Handwerkskammer mit ganz anderen Augen. speziell die Verandatür klemmt. Man wird den Banausen rufen müssen. Man will ja nicht nur erbauen, sondern auch belehren. Und dies besonders der Renommierwut durch irgendein Talentchen in die Künstlerschaft verirrter Philister verdankt. Das Wort Philister bedeutet übrigens Palästinenser, das weiß auch nicht jeder. Ein Kartoffelhändler entdeckt eines Tages seine Stimme, lässt sich zum Konzerttenor ausbilden und hält sich von Stund an für einen Bohemian. Ein entlassener Kommis, der an das Stubenmädel seines Prinzipals Gedichte richtet, setzt sich abends in ein Literatencafé, trinkt Absinth und nennt sich, wenn ihn jemand fragt... Schriftsteller. Ja, also ich bin Schriftsteller. Daraus lernen wir, dass Erich Mühsam der einzige legitime Schriftsteller ist. Ja, ich meine... Arge Verwirrung in der Auffassung des Wesens der Bohème hat Murger in seinem bekannten Roman angerichtet. Es stehen ja sehr hübsche Sachen drin, aber Bohemiens sind die Helden seiner Geschichte nicht. Das sind besitzlose Lebeleute, die sich recht lustig über ihren Dalles hinwegzuhelfen wissen. Aber am Schluss des Buches, wo alle zu Geld und Ruhm kommen, da dampfen sie friedlich in den sicheren Hafen des Philistertums ein und die Bohème-Zeit liegt hinter ihnen. Die Eigenschaft des Bohemiens von der Besitzlosigkeit herzuleiten, ist doch ein äußerst primitiver Standpunkt. Nein, Bohème ist eine Eigenschaft, die tief im Wesen des Menschen wurzelt, die weder erworben oder anerzogen werden, noch durch die Veränderung der äußeren Lebenskonstellation verloren gehen kann. Ich persönlich, der ich bei der Untugend der Deutschen jeden Menschen, mit dem sie sich abzugeben haben, auf eine Note festzulegen, das Pech habe, wo immer von mir die Rede ist, mich als das Musterexemplar eines Bohemiens bezeichnet zu finden, verwahre mich entschieden und ausdrücklich gegen diese Charakterisierung, solange sie von äußeren Symptomen meines Wesens, etwa meiner Haartracht oder meiner nicht eben übermäßig eleganten Toilette hergeleitet wird. Was in Wahrheit den Bohemien ausmacht, ist die radikale Skepsis in der Weltbetrachtung, die gründliche Negation aller konventionellen Werte. Ganz allgemein lässt sich über die Anpackung des Lebens seitens des Bohemiens kaum mehr sagen, als was ich früher einmal in einer Broschüre so ausgedrückt habe. Zitat: Ich finde das immer so süß, mit welcher Ergriffenheit er sich selbst zitiert. Ein Bohemian ist ein Mensch, der aus der größten Verzweiflung heraus mit der Masse der Mitmenschen innerlich nie Fühlung gewinnen zu können, und diese Verzweiflung ist die eigentliche Künstlernot, darauf losgeht ins Leben, mit dem Zufall experimentiert, mit dem Augenblick Fangball spielt und der allzeitgegenwärtigen Ewigkeit sich verschwistert. Die Verzweiflung über die Unüberbrückbarkeit der Kluft zwischen sich und der Masse, die Wut gegen den vertrottelten Konventionsdrill der Gesellschaft, mag natürlich den Bohemien oft genug zum bewussten Auftrotzen gegen das Gewöhnliche verführen, das sich in der brutal zur Schau getragenen Unterstreichung des Andersseins äußert. Aber die schroffe Ablehnung der bestehenden Zustände mit allen ihren Ausdrucksformen wird in den allermeisten Fällen mit der sehr sozialen Sehnsucht nach einer idealen Menschheitskultur verbunden sein. Berechtigt ist, die Parallele zwischen der Bohème und dem Anarchismus zu ziehen. Der Hass gegen alle zentralistischen Organisationen, der dem Anarchismus zugrunde liegt, die antipolitische Tendenz des Anarchismus und das anarchistische Prinzip der sozialen Selbsthilfe sind wesentliche Eigenschaften der Bohème-Naturen. Daher stammt denn auch das innige Solidaritätsgefühl zum sogenannten fünften Stande, zum Lumpenproletariat, das fast jedem Bohemien eigen ist. Es ist dieselbe Sehnsucht, die die Ausgestoßenen der Gesellschaft verbindet, seien sie nun ausgestoßen von der kaltherzigen Brutalität des Philistertums oder seien sie Verworfene aus eigener, vom Temperament diktierter Machtvollkommenheit. die Mitmenschen, die mit lachendem Munde und weinendem Herzen, die Kaschemmen und Bordells, die Herbergen der Landstraße und die Wärmehallen der Großstadt bevölkern, der Jan Hagel und Mob, von dem selbst die patentierte Vertretung des sogenannten Proletariats weit abrückt. Sie sind die engsten Verwandten der gutmütig belächelten, als Folie philiströsen Größenwahns spöttisch geduldeten Künstlerschaft. Verbrecher, Landstreicher, Huren und Künstler, das ist die Bohème, die einer neuen Kultur die Wege weist. Ich spiele ein Lied von meiner Band, Die Sterne. Das kann ich auswendig, danke. Ich mache das so, dass ich die Texte so ein bisschen einfacher schreibe als Erich Mühsam, dann kann ich sie mir besser merken. Das heißt meistens. In diesem Sinn heißt das. In diesem Sinn stellt man sich nicht so an und überlässt das Denken den Profis und das Handeln sowieso. Und am besten lässt man alles so, wie es ist. In diesem Sinn begräbt man seinen Stolz. In diesem Sinn strengt man sich an. In diesem Sinn zu arbeiten, zu übersiegen, wie man noch mehr raffen kann. Wir können nichts, wir sind nichts, wir wollen nichts, wir werden nichts in diesem Sinn. In diesem Sinn. In diesem Sinn kennt man seine Rechte und schlägt am besten zuerst zu. Wenn man die Wahl hat, vielleicht ist mal jemand von euch abgestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals oben auf dem Grat wart. Jedenfalls, wenn man einmal unten ist, kommt man nicht so leicht wieder hoch. Das muss man erstmal begreifen, aber spüren tut es jeder Idiot. Wir können nichts, wir sind nichts, wir wollen nichts, wir werden nichts in diesem Sinn. In diesem Sinn. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts im Sinn mit diesem Ding und wir können nichts. Wir sind nichts, wir wollen nichts, wir werden nichts in diesem Sinn. Dankeschön. Zehn Minuten Pause. Krieg. Es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod. Immer und immer hat mich der Gedanke an Krieg beschäftigt. Ich versuchte, mir ihn auszumalen mit seinen Schrecken. Ich schrieb gegen ihn, weil ich seine Entsetzlichkeit zu fassen wähnte. Jetzt ist er da. Ich sehe starke, schöne Menschen einzeln oder in Trupps in Kriegsbereitschaft die Straßen durchziehen. Ich drücke Dutzenden täglich zum Abschied die Hand. Ich weiß nahe Freunde und Bekannte auf der Reise ins Feld oder bereit auszuziehen. Ich weiß, dass viele nicht zurückkehren werden. Ich, der Anarchist, der Antimilitarist, der Feind der nationalen Phrase, der Antipatriot und hassende Kritiker der Rüstungsfurie, ich ertappe mich irgendwie ergriffen von dem allgemeinen Taumel, entfacht von zorniger Leidenschaft, wenn auch nicht gegen etwelche Feinde, aber erfüllt von dem glühend heißen Wunsch, dass wir uns vor ihnen retten. Nur, wer sind Sie? Wer ist wir? Aber der Gedanke ist doch grauenhaft, dass die Russen ins Land kommen könnten. Barbaren? Immerhin Menschen anderer Art, ohne Achtung vor unserer Welt, ohne Rücksicht auf unsere Gefühle, mordend und sengend, Frauen und Kinder misshandelnd und mit unseren Kulturgütern Kosakenspäße treibend. Vorgestern haben die Hände eines Chauvinisten Jaurès ermordet, den Mann, der den Frieden wollte, der eigentlich verkörperte, was wir als die überlegene französische Kultur verehren. Und nun fahren französische Flieger über das Land und werfen Bomben. Da verlassen einen die Theorien. Man wird einer von allen, mit den Instinkten aller, aber mit erhöhtem Leid, weil die Kritik unter dem Gefühl wirksam bleibt und weil alle Parteinahme den Opfern, nicht den Machern gilt. Aber eines muss zugegeben werden, die Zuversicht der Deutschen, ihre gläubige, starke Anteilnahme ist erschütternd, aber großartig. Es ist jetzt eine seelische Einheit vorhanden, die ich einmal für große Kulturdinge erhoffe. Ich habe eine Erklärung an die Leser meiner Zeitung Kein herausgegeben, in der ich begründe, dass ich das Blatt während der Kriegsdauer eingehen lasse. Vorerst Ruhe im Lande aller Zwist. Das Grundsätzliche meiner Überzeugungen wird durch die gegenwärtigen Ereignisse nicht berührt. Aber ich weiß mich mit allen Deutschen einig in dem Wunsche, dass es gelingen werde, die fremden Horden von unseren Kindern und Frauen, von unseren Städten und Äckern fernzuhalten. Ein längerer Brief Landauers. Meine Erklärung an die Keinleser hat ihm nicht gefallen und ich muss schon selbst gestehen, dass ich recht wünschte, den letzten nachträglich eingefügten Absatz darin nicht geschrieben zu haben. Landauer sagt mit Recht: Ich kann es nicht gutheißen, dass von fremden Horden zum Beispiel geredet wird, solange nicht die Möglichkeit besteht, alle Armeen, die in Feindesland hausen, so zu bezeichnen. Natürlich war ich, als ich den Satz schrieb, durchaus geneigt, auch die ins Ausland eindringenden Deutschen als fremde Horde anzusehen. Aber ich hätte das Missverständliche des Ausdrucks erkennen sollen und mir viel Ärger ersparen können. Wie komme ich nur zu dem Wunsch, dass gerade unsere Länder vom Kriege verschont bleiben sollen? Dieser Egoismus ist ekelhaft und unverzeihlich. Wenn München eines Tages in Brand und Schutt liegt, so hat das nicht einen Fetzen mehr zu bedeuten als das Unglück der belgischen Stadt Löwen. Ich schäme mich meiner selbstischen Wallung und will sie öffentlich widerrufen, sobald es geht. Geht schon, danke. Ist okay, danke. Okay, das kommt das Kriegslied von Erich Mühsam getextet. Das ist immer so gemein, wenn man das sagt, von Erich Mühsam getextet. Ne? Das ist ein sprechender Nachname, kann zum Nachteil gereichen. Aber ihr wisst ja, was wir meinen. Am Mikrofon Frank Spilker. Und MC Knarf. Gute Nachname. Stechen, Schilde spalten, Rippen brechen, spionieren, requirieren, patrouillieren, exerzieren, fluchen, bluten, hungern, frieren. Krieger stand die Flinte in der linken Hand, das Messer in der rechten Hand. Mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott. Für König und Vater. Im Bett von Lehm und Jauche. Zur Attacke auf dem Bauche. Trommelfeuer, Handgranat. Wunden, Leichen, Heldentat. Bravo. Tapfere Soldaten. So lebt der edle Kriegerstand. Das Eisenkreuz am Preußenband. Die Tapferkeit am Bayernband. Mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott. Für König und Vaterland. Ich wusste gar nicht, dass ich so religiös bin. Gestanden, hoch die Beine, gerade aus ihr Schweine, visitiert und schlecht befunden. Kein Urlaub, angebunden. Strafdienst, extra 7 Stunden. So lebt der edle Kriegerstand, jawohl, Herr Oberleutnant. Und zu Befehl, Herr Leutnant. Mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott. Für König und Vater. Mit Tabak und Kümmel, Bauch und Därme aufgerissen, Bajonette, Schlachtgetümmel, Deutscher kennt kein Unterliegen, Knochen, Splitter, Fetzen, Fliegen. So lebt der edle Kriegerstand, der Schweiß tropft in den Grabenrand, das Blut tropft in den Straßenrand. Mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vaterland. Ich hab ja gedient, ne? Geschossen, hochgeschmissen, Bauch und Därme aufgerissen, rote Häuser, blaue Äther, Teufel, alle Heiligenväter, Mutter, Sanitäter, der Bele Kriegerstand, Kiefel, Maul und Ohren, Sand und auf dem Grab drei Schippen Sand. Mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Ich hab versucht zu verweigern, aber... Für König und Vaterland. Ich hab vorm, noch vorm Gericht gestanden und wurde nicht als verweigerungswürdig anerkannt. Entschuldigung. Deswegen habe ich gedient. Ja, ja, überlegen Sie sich, meine Damen und Herren, ob das einen Applaus wert ist. Wir machen hier mal weiter. Ich war Ersatzreserve Römisch 2. Was ist das? Als hätte Reserve nicht genügt, nein, Ersatzreserve. Und als wäre das nicht schon vernichtend genug, nein, Ersatzreserve römisch 2. Das bedeutet im Klartext, kann im Verteidigungsfall als Abdeckungsmaterial verwendet werden. Das gilt übrigens, glaube ich, für jeden Kriegsdienstverweigerer. Ich habe aber nicht verweigert, ich war Krüppel. Er wollte. Ich habe in der U-Bahn zur Musterung 7 Rothände nicht geraucht, sondern gefressen. Und dann ganz vielen sogenannten Fernfahrerkaffee, also diese eingeschweißten, nur mit Spucke angerührten Nescafé. Und richtig überzeugt habe ich die Jungs aber bei der optischen Prüfung, da hatte ich noch keine Brille, da zeigte der auf das Oberste auf der Tafel und da plierte ich so und sagte, 4? Und da sagte er, auf dieser Tafel, Herr, wo wohl stehen nur Buchstaben? Aber wenn Sie mich genommen hätten, hätte ich ein halbes Jahr drangehängt und wäre zur Marine gegangen, dann wäre ich jetzt Korvettenkapitän der Reserve und würde mich für die FDP engagieren. Ich komme in der letzten Zeit dem Problem, warum die Deutschen in der ganzen Welt so maßlos unbeliebt sind, näher. Ich glaube, es hängt mit dem Beamtencharakter der Deutschen zusammen, mit dieser übertriebenen Richtigkeit, Deutlichkeit, Gründlichkeit in allen Dingen, die jede frische Sorglosigkeit ausschließt, und mit dem wahrhaft widerlichen Unfehlbarkeitsdünkels, Dünkel des deutschen Wesens, an dem bekanntlich die Welt genesen soll. Wir halten es hier mit der Wissenschaftlichkeit, die alles kennt, alles weiß, alles durchschaut, wie die übersinnlichen Dinge leugnet. Dadurch hat der typische Deutsche etwas Unpersönliches, langweilig Sachliches, ewig Korrektes. Er funktioniert, statt zu leben. Und darauf beruht ja auch seine hervorragende Militärtüchtigkeit. Denn der Militarismus mechanisiert die Menschen, macht sie zu Automaten und kann sich für seinen Drill kein geeigneteres Material erwünschen als das Deutsche. Die deutsche Sozialdemokratie scheint vor den größten Krisen zu stehen. Die Vorstände fassen Beschlüsse gegen Liebknecht und Ledebur. Zugleich aber finde ich folgende Notiz im Blatt. Am Schluss der gestrigen Sitzung des Badischen Landtages brachte in der zweiten Kammer der Vizepräsident Geis, ein Sozialdemokrat, ein Hoch auf das Großherzogpaar und das deutsche Vaterland aus. Antimonarchisten, Republikaner. Jahrzehntelang haben sie geschrien, dass wir in Deutschland noch jede Freiheit erkämpfen müssten. Jetzt aber bewilligen sie alle Kriegshilfe für die Erhaltung der deutschen Freiheit, die also plötzlich von ihnen entdeckt sein muss, und brüllen Hurra für die Fürsten. Charaktere. Streik. Du hast wohl in den Zeitungen gelesen, was hier los war, und kannst dir denken, dass ich nicht ganz passiv zugesehen habe. Obwohl mir die Bonzen der beiden sozialdemokratischen Parteien vom ersten Streiktage an ein Redeverbot auferlegten, Unbefugnis nach deren Auffassung die Beteiligung an der Revolution verboten, habe ich doch das Meinige getan und war die letzte Woche dauernd auf den Beinen, in Versammlungen, bei Besprechungen und Demonstrationen. Ach so, morgen um 11:45 treffen wir uns alle am Bahnhof Munzburg zum Ostermarsch, und zwar vollzählig. Nun haben die Herrschaften denn ja auch wirklich die Kapitulation der Streikenden erzwungen. Die Wirkung einer Rede, die ich am Freitag in einer Versammlung gegen das Verbot der Streikführer hielt, war, dass ich am Sonntag den Befehl erhielt, mir binnen 2 Wochen Arbeit für den Vaterländischen Hilfsdienst zu verschaffen. Ich weigere mich aber mit der Begründung, dass ich mich nicht politisch maßregeln lasse. Ich rechne auf 4 bis 6 Wochen Gefängnis. Nun ist in München alles wieder ruhig. In Berlin scheint die Bewegung energisch weiterzugehen. Novemberrevolution. Lieber Knief, ich war am 7. November nachmittags gegen 17:45 der erste Mensch Deutschlands, der öffentlich die Absetzung der Dynastien und die Errichtung einer freien bayerischen Räterepublik proklamierte. Die Demonstration, die Eisner und Auer auf die Theresienwiese einberufen hatten, verlief zunächst sehr langweilig. Nur einige Soldaten mit roten Fahnen waren prachtvoll lebendig. Dann löste sich die Menschenmenge auf und einzelne lange Züge bewegten sich sang- und klanglos durch die Stadt. Wir verließen einen solchen Zug mit dem Gefühl, dass diese Art zu demonstrieren hoffnungslos sei, und kamen zur Leiberkaserne. Dort war eine Erregung, weil ein Feldwebel mit Reizgas geworfen hatte. Die Soldaten schlugen ihre Gewehre auf den Straßen kaputt und schmissen die Fenster der Kaserne ein. Meine Frau ließ sich ließ ich auf ein Militärlastauto hinaufheben, auf dem etliche Soldaten eine rote Fahne schwangen. Dann kroch ich auch hinauf und hielt an die zusammengeströmten Soldaten und das Publikum eine Rede, in der ich zur Revolution aufrief und die Republik verkündete. Entschuldigung, und die Republik verkündete. Jetzt war die Revolution plötzlich da. Man rief mich zum Führer aus und wir fuhren mit unserem Auto, gefolgt von vielen Soldaten und bewaffnet mit einem schnell aufmontierten Maschinengewehr los, um weitere Kasernen zu revoltieren. Ich habe an dem Abend von meinem Auto aus 7 Reden im Freien gehalten. Inzwischen hatte ebenfalls etwa gegen 6 Uhr ein junger Soldat mit einigen Kameraden das Telefonamt besetzt. Gegen Abend war das Militärgefängnis genommen und einige krummgeschlossene Häftlinge daraus befreit. Und so war für Eisner die Bahn geebnet. Er proklamierte um 11:30 Uhr nachts dasselbe, was ich 6 Stunden früher proklamiert hatte. Ich war noch agitierend auf der Straße und wusste gar nichts von der Sache im Landtag. So war der Verlauf in München. Es ging fast ohne Blutvergießen. Man hat mich in den Arbeiterrat gewählt, wo ich bemüht bin, radikalisierend einzuwirken, was nicht ganz vergeblich zu sein scheint. Eisner mache ich vorläufig keine starke Opposition, weil er in mancher Hinsicht sehr tüchtig und von allen bürgerlichen Elementen wütend angefeindet ist. Außerhalb der amtlichen Tätigkeit im Arbeiterrat betreibe ich hingegen positive, radikal-revolutionäre Propaganda. Gestern kam die Begründung einer Vereinigung revolutionärer Internationalisten Bayerns zustande, die mich zum Vertrauensmann wählte. Der Sinn der Sache ist der, einen Zusammenschluss aller wirklich radikalen Elemente ohne Rücksicht auf ihre Berufung auf Marx oder Bakunin zu ermöglichen. Mühsam-Prozess. Nee, die müssen Musik machen. Ach so, die müssen... Ja, steht ja auch. Entschuldigung. Max Hölz, ja. Max Hölz! Ist der Platz eigentlich noch frei? Hier vorne ist noch ein Platz frei, wenn ja jemand nochmal durch möchte. Ich bräuchte jetzt wirklich mal kurz Unterstützung wegen dem Ding. Und ich erzähle noch kurz eine Geschichte dazu. Wir machen die Geschichte, ja, die ist schön. Ja, wir machen das... den Erich Mühsam Abend schon ziemlich lange. Und wir haben angefangen, den Erich Mühsam Abend zu machen, als ein gewisser Gutenberg noch ganz frischer Finanzminister war. Und zu der Zeit sind wir nach München gefahren, um den Abend zu machen. Und ich habe eine Bildzeitung im Zug gefunden und in der stand eine Home-Story von Gutenberg drin. Und zwar sein Schloss, seine Frau, sein Hund, seine Kinder, der Garten. Ein intimes Interview mit ihm. Oben drüber stand, mal kurz, wie war das noch? Ein neuer Minister ist wie eine neue Liebe oder sowas. Oder ein neues Leben wahrscheinlich. Eine neue, ich weiß nicht, wie geht der Schlager noch? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ein neuer Minister ist wie ein neues Leben. Das war die Überschrift in der Bildzeitung. Genau. Die Melodie ist bekannt. Genau. Und dann kam so eine kleine Zwischengeschichte, die bringt uns jetzt zu dem Max-Hölz-Stück zurück. Und zwar entdeckt der Reporter im verlassenen Eck des Gartens eine alte Kanone. Haha, das ist ja lustig. Was ist denn das für eine Kanone hier? Ja, die hat der Opa noch damals gegen sächsische Kommunisten in Stellung gebracht. Jetzt kommt ein Song jetzt über kommt Max ein Song über, Hölz, über einen der ein Kommunisten. Gegen den diese Kanone in Stellung gebracht worden ist. Vermutlich Max Hölz, damals militärischer Anführer im Vogtland. Ich wusste, als wir angefangen haben, diesen Abend zu machen, nicht, wo das ist. Zwischen Bayern und Sachsen. Ja, irgendwie ein Teil von Sachsen. Und das Lied ist, also Thomas belächelt es immer, man könnte jetzt nicht so richtig wissen, ob der Sänger das ernst meint bei dieser Tanzliedvertonung. Ich glaube auch, das ist schwer, diesen Text ernst gemeint rüberzubringen. Deswegen kommt er so, wie er kommt. Wir haben den Marsch rausgenommen und Disco reingebracht. Hier steht, glaube ich, als Anleitung zur Melodie von... Nee, hier steht das leider nicht mehr. Also sozusagen Wagner, ganz, ganz oberflächlich. Der kleine jetzt. Trompeter. Wagner raus und... Sly and the Family. Sly and the Family Stone rein. Sly and the Family Stone rein, genau. Aus der Fabrik Sprung auf Marsch, Marsch, es lebe die Räterepublik. Es lebe der Kommunismus. Es lebe die Tat. Es lebe, wer sein Leben gibt fürs Proletariat. Doch unser Sieg ist nah. Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Die Handgranate am Gürtel, im Arme das Gewehr. So stürmt Max Hölzens Garde durch Sachsenland daher. Der Bürger knickt zusammen, er sperrt den Geldschrank auf und Hölz präsentiert die Rechnung mit dem Pistolenlauf. Doch unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Hier geht der rote Hahn auf, dort donnert Dynamit. Der Bürger macht die Hosen voll und schwitzt um den Profit. Die SIPO soll ihm helfen, der Reichswehrgeneral. Die Sozi-Bonzen zetern fürs heilige Kapital. Der Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Der Bürger staubt sich nach Rache, sein Geldsack ist noch stark. Wer Hölzens Kopf zerschmettert, kriegt 100.000 Mark. Ihr Mörder und ihr Spitzel zerstört die rote Saat. Es kämpft für seine Freiheit das Proletariat. Unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Und muss denn gestorben sein, Genossen wohlan? Wer für die Freiheit kämpfte, hat wohl daran getan. Proleten zu den Waffen, heraus aus der Fabrik. Sprung auf, Marsch, Marsch, es lebe die Räterepublik. Ja, unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Ja, unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Ja, wie meistens in der Geschichte verhält es sich so, wenn man besingt, wie nah der Sieg ist, hat man auch schon halb verloren. Und in meiner Generation haben diesen Blödsinn die Bots gemacht. Aber das war wesentlich schlechtere Musik als das eben. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, die Münchner Räterepublik, die ist bekanntlich im Blut ersoffen, und Erich Mühsam hat dann diese langjährige Festungshaft für seine Beteiligung bekommen. Der Prozess war im Juli 1919 und der Schneppenhorst, der hat, das ist so ein bayerischer Noske, der hat so ein bisschen getan, als würde er bei der Räterepublik mitmachen, und wurde dann der große Kronzeuge und sozialdemokratische Minister. Wir haben einen kleinen Auszug aus dem Protokoll des Mühsam-Prozesses gefunden und tragen den jetzt vor. Die Vernehmung geht über auf die Sitzung vom 4. April im Ministerium des Äußeren und im Kriegsministerium. Ich begegnete Landauer, Niekisch und anderen vor dem Wittelsbacher Palais. Ach so, ich möchte noch eben sagen, das ist ein wirklich tragisches Militärschicksal. Joachim Ringelnatz war in Cuxhaven stationiert bei der Marine und stellte da Terrarien als begnadeter Herpetologe zusammen zu Unterrichtszwecken. Und dann kamen die Arbeiter- und Soldatenräte, und da wollte er natürlich glühend gern mitmachen, konnte aber nicht, weißt du warum? Weil er inzwischen, ohne das gemerkt zu haben, zum Offizier befördert worden war, weil er so schöne Terrarien zusammengebaut hatte. Das ist ewig schade, sowas. Da will ich auch mal was erklären, weil ich habe erstmal wieder das Gefühl, ich bin der Einzige, der noch gar nichts aus seiner Jugend erzählt hat. Und zwar. Zweitens wollte ich mal sagen, das Wort Terrarien kommt aus dem spätischen Altgriechisch. Und bei der Zugabe erkläre ich euch dann, was es bedeutet. Das hat zwar was mit Latein zu tun, aber das kriegen wir vielleicht nächstes Jahr. Ja. Jetzt möchte ich so spöttisch das Wort Abiturient aussprechen. Also die Vernehmung geht über... Ich bin aber einmal sitzen geblieben. Wahrscheinlich. Die Vernehmung geht über auf die Sitzung vom 4. April im Ministerium des Äußeren und im Kriegsministerium. Ich begegnete Landauer, Niekisch und anderen vor dem Wittelsbacher Palais. Sie forderten mich auf, mit ihnen mitzukommen in das Ministerium des Äußeren. Es handele sich um die Ausrufung der Bayerischen Räterepublik. Ich hielt das zunächst für einen Scherz. Man setzte mir aber auseinander, dass das Proletariat das verlange. Die Einberufung des Landtags sei eine Herausforderung, die mit revolutionären Maßnahmen beantwortet werden müsse. Im Ministerium waren Wadler, Lewin, Schneppenhorst und viele andere anwesend. Schneppenhorst sagt, es sei eine sehr fragwürdige Gesellschaft gewesen. Das ist bezeichnend für den Charakter des Herrn Schneppenhorst. Er hat sich geäußert, dass an jener Sitzung auch Damen teilgenommen haben, die keinen besonders guten Eindruck machten. Ich glaube nicht, dass es schmeichelhaft ist, für Damen auf Schneppenhorst einen guten Eindruck zu machen. In der Sitzung wurde die Einigung des Proletariats verlangt. Die Kommunisten lehnten die Beteiligung ab. Es wurde doch eine Ministerliste vorgelesen. Die Namen wurden durchgesprochen. Minister Segitz sagte, er könne sich nicht endgültig äußern, müsste erst seine Partei befragen, erklärte aber, meine Sympathie habt ihr. Er stellt das in Abrede. Er erklärt, dass er gesagt habe, München sei doch nicht Bayern. Ebenso behauptet Schneppenhorst, dass er sich in ähnlichem Sinne ausgesprochen habe und dass Sie gegen ihn Opposition machten. Das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was wahr ist. Im Übrigen habe ich gegen Schneppenhorst Anklage wegen Meineides erhoben. Schneppenhorst ist der bayerische Noske. Ich hatte gegen seine Ernennung zum Volksbeauftragten protestiert. Er wollte aber durchaus Minister werden. Man wird den Minister Schneppenhorst ja noch als Zeugen hören. Aber hoffentlich nicht unter Eid. Landauer legte mir dar, dass Einigkeit nötig sei. Ich erklärte mich deshalb einverstanden, dass er auf die Ministerliste komme. Ich hielt es für selbstverständlich, dass nach Ausrufung der Räterepublik unsere Mandate in die Hände der Massen zurückgegeben werden müssten. Ich selbst habe mich geweigert, einen nach außen sichtbaren Posten anzunehmen, solange nicht die Einigung der ganzen Arbeiterschaft vollzogen sei. Die unter Anklage stehende Unterzeichnung von Proklamationen, Funksprüchen und so weiter gibt der Angeklagte zu. Knasttagebuch. Jeder Verhaftete ist schon eine Beruhigung, sofern er nicht unterwegs ermordet ist. Wie mein armer Freund Landauer kann er wenigstens als vorerst gerettet gelten. Alle meine Kameraden sagten mir auf dem Hof, sei froh, dass du im Zuchthaus bist. In München lebtest du nicht mehr. Allerdings sehr wahrscheinlich. Unsere Freiheiten, soweit man hier davon reden kann, sollen in der empfindlichsten Weise beschnitten werden. Die Besuche sollen eingeschränkt, die Besucher durchsucht werden. Briefe mit politischen Inhalten oder die sonst irgendetwas enthalten, was die Öffentlichkeit über unser Ergehen aufklären könnte, sollen zurückgehalten werden. Offenbar will die konterrevolutionäre Horde die Festungshaft durch Verordnungen allmählich in Gefängnis umwandeln. Das Briefverbot fügt mir schweren wirtschaftlichen Schaden zu. Ich kann mich nicht um meine Arbeiten kümmern, muss Zenzel in allem ohne Rat lassen, bekomme natürlich auch keine Pakete mehr von vielen, die auf Antwort warten. Meine Tagebuchaufzeichnungen sind beschlagnahmt, mein Gesamtvermögen gepfändet. Dazu die qualvollen Maßregelungen. Die 6 Tage Bettentzug haben mir furchtbar zugesetzt. Mit 43 Jahren, nach über 2 Jahren Einsperrung, ist das keine Kleinigkeit. Eben ist nun das Unwetter niedergegangen. Zum Herrn Oberregierungsrat, also mir wurde eröffnet, die ohnehin nur für kurze Zeit gedachte Absonderung mit Brief- und Zeitungsverbot wird aufgehoben. Zweitens, es wird neuerlich verhängt. Absonderung mit Brief-, Zeitungs-, Paket-, Besuchs- und Rauchverbot. Alles bis auf Weiteres. Gründe? Die bei mir vorgefundenen Tagebücher enthalten Beschimpfungen gröblichster Art gegen die mit meiner Bewachung betrauten Beamten vom Minister abwärts bis zum Aufsichtspersonal. Der Herr Mühsam ist abzuführen. Ich bin krank. Schwindelanfälle. Brustbeschwerden und noch allerlei, was ich auf meine Herzerweiterung zurückführe. Ich habe mich zum Arzt gemeldet, wenn ich auch zu dessen gutem Willen, Festungsgefangenen zu helfen, nicht viel Zutrauen habe. Jedenfalls hört dieser gute Wille da auf, wo die Mittel zur Hilfe von der Strafvollstreckungsbehörde lästig empfunden werden könnten. Der Brief, den mir die gute Zenzel schreibt, klingt unendlich traurig. Diese Frau hat mir der Himmel geschickt. Ihre Klugheit, Natürlichkeit, Güte, Derbheit, Ehrlichkeit, verbunden mit Kraft, Mutterwitz, Anmut und Schönheit. Ihre unbestechliche Hingabe an die Aufgabe, die sie sich gestellt hat, der Kunst zu dienen, indem sie den Künstler pflegt, ihr klares Verständnis für meine Ideen und ihre schöne, keusche und starke Liebe. Welche Perle von Frau habe ich? wie vorhin schon angedeutet, uns ist das nicht so wichtig, dass die, oder besser gesagt, die Texte sind von, sagen wir mal, 1900 bis 1933 und uns war nicht wichtig, sie in einen musikalisch-historischen Kontext zu stellen. Hörte man ja schon. Also jetzt zum Beispiel haben wir den Rhythmus von Bo Diddley entdeckt, der perfekt zu sich fügen heißt Lügen, aka Der Gefangene passt. Ein Gedicht für Erich Mühsam. Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Haus und Weib und Werk entfernt. Und ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht. Nach jener Herrn Vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham. Ich soll den Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen, sich fügen heißt lügen. Stell doch den Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Denn eher brauche meine Hand, der ich in Sklaven und Verstand. Der Geißel sollt mich fügen, sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette eins und zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei. Dann ruf ich in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen, sich fügen heißt lügen. Lügen. Lügen. Lügen. Ist das der Bass, den ich in Berlin transportiert habe? Ja, sagst du. Auch klasse. Ist das der Bass, den du dich als Musiker ausgegeben hast? Ich habe mich damit vor nicht... Vor fremden Menschen. Den habe ich original verpackt, nämlich im Pappkarton. Zwei Stationen in Berlin mit der U-Bahn transportiert, im Gedrängel. Und alle sagten anerkennend, ah, Gitarre. Ich habe gesagt, nee, ist nur ein Bass. Und alle, Woran erkennt man, wenn ein Bassist an die Tür klopft? Er wird schneller. Lieber Genosse Kotzmatta, wieder hat sich die Beantwortung Ihres letzten Schreibens über Gebühr verzögert. Gewisse Annehmlichkeiten des bayerischen Festungsstrafvollzuges hatten mich zu einer temperamentvollen Äußerung über den Justizminister Dr. Müller-Meiningen hingerissen. Das Ansbacher Landgericht hat mir deshalb 2 Monate Diät im Gefängnis verordnet. Die Vorbereitung der Die Vorbereitung zu der Justizprozedur waren der Erledigung meiner Korrespondenz nicht zuträglich. Ihre Bemerkungen zu meinem Beitritt zur Kommunistischen Partei waren mir wertvoll. Sie trafen aber nicht ganz den eigentlichen Sinn meiner Absicht. Ich wollte, und das will ich schon lange, die Einigung des revolutionären Proletariats auf einem Boden ermöglichen, auf dem die von Marx und die von Bakunin kommenden Kommunisten ihre Kräfte in gemeinsamen Kampf gegen die Reaktion aller Schattierungen führen könnten. Ging ich dazu in die Partei, so bedeutete das nicht einen Bruch mit meiner Vergangenheit, sondern den Versuch, eine schon vorhandene Organisation über sich selbst hinaus zu erweitern. Es war die Spekulation auf die Weitsichtigkeit und die Toleranz solcher Genossen, die aus den russischen Verhältnissen gelernt haben könnten. Die kommunistischen Anarchisten Russlands haben sich längst, ohne dass ein Gesinnungswechsel von ihnen verlangt worden wäre, den Bolschewiki angeschlossen. Die Rätediktatur widerspricht nicht im geringsten den anarchistischen Grundsätzen. Die Autonomie der Lokalsowjets in Russland beweist, dass die Dritte Internationale keineswegs das autoritäre Prinzip des Zentralismus verewigen will, der bisher sozialdemokratisches Dogma war. Trotzdem hat sich mein Eintritt in die Partei als verfehlt herausgestellt und ich bin wieder draußen. Die Zentrale der KPD erließ Leitsätze, von deren Anerkennung sie die Mitgliedschaft abhängig macht. In diesen Leitsätzen wird die Teilnahme am bürgerlichen Parlamentarismus gutgeheißen. Das Parteibonzentum wird in der übelsten Form wieder aufgerichtet, vom Rätesystem als Voraussetzung der gesellschaftlichen Organisation ist überhaupt nicht mehr die Rede und unter Diktatur des Proletariats wird, ganz im Sinne der ödesten Bebelei, die Diktatur der Leithammel verstanden, die gerade als Parteivorstand, sprich Zentrale, fungieren. Ja, da kommt die KPD ganz schön scheiße weg. Und immer wenn sowas passiert, will ich wenigstens einen Beweis antreten. Die KPD-Leute und Kommunisten haben viel falsch gemacht, aber wenn ihr absolute Sicherheit haben wollt, wo die Bürokratie am massivsten herrscht, dann achte einfach darauf, ob die jeweilige Organisation den Begriff undogmatisch im Namen trägt. Also, lange gesucht im Archiv und gefunden, Erich Mühsams Ausschluss aus dem anarchistischen Dachverband Deutschlands. Der Genosse Mühsam ist seit seiner Entlassung aus Niederschönfeld einen Weg gegangen, der mit den anarchistischen Grundsätzen nicht vereinbar ist. Erich Mühsam betreibt offen eine propagandistische Tätigkeit im Interesse der Kommunistischen Partei. Als Mühsam seine Tätigkeit für die Rote Hilfe aufnahm, erklärte er diesen Umstand damit, dass er soweit als nur irgend möglich für die Freilassung der politischen Gefangenen wirken wolle. Wir wissen, dass die Rote Hilfe nicht jene überparteiliche Organisation ist, wie es Mühsam behauptet, aber seine Tätigkeit für dieselbe wäre an sich noch kein Grund zur Trennung von ihm gewesen. Nun aber macht Mühsam nicht nur für die Freilassung der politischen Gefangenen Propaganda, sondern noch mehr für den Roten Frontkämpferbund und den Jungsturm. Verbunden mit der Reklame für diese nach seiner Auffassung ebenfalls überparteilichen Organisation ging eine zum Teil wahrheitswidrige Herabwürdigung der Anarchisten und ihrer Tätigkeit. Diese Tatsachen zwingen uns zur Stellungnahme, denn Mühsam wird von der Roten Hilfe für seine Versammlungstätigkeit bezahlt. Und damit indirekt für seine Tätigkeit gegen die Anarchisten und die anarchistische Bewegung. Wir wenden uns an unsere Genossen mit dem Ersuchen, Erich Mühsam nicht mehr die Möglichkeit zu geben, in unseren Versammlungen seine die ganze Bewegung schädigende Tätigkeit fortsetzen zu können. Es kann uns völlig gleichgültig sein, ob sich Erich Mühsam noch weiterhin Anarchist nennt oder nicht. Wir erklären hier aber mit aller Deutlichkeit, dass Mühsams Tätigkeit für die überparteilichen Organisationen der KPD durchaus unanarchistisch ist und er von uns nicht mehr als Anarchist betrachtet werden kann. Ich stelle mir das immer als Einschreiten vor. Passau. Der 19. März ist der Tag des heiligen Josef. Da sind in Bayern alle Seppel besoffen. Und ihre Freunde meistenteils auch. Am 19. März, Vormittag 9.40 Uhr, sollten wir von Passau weiterfahren nach Wien. Ich sollte dort zugunsten der Roten Hilfe für die politischen Gefangenen in Deutschland Vorträge halten. Außerdem sollte ich einige Vorlesungen aus meinen literarischen Arbeiten halten. Schließlich lag auch eine Einladung in ein Wiener Sanatorium vor, wo ich nach 68 Monaten ziemlich unhygienischer Unterkunft im bayerischen Staatsgewahrsam unter der Obhut meiner Frau frische Kräfte zur Arbeit sammeln sollte. Die Passkontrolle erschien zuerst in Gestalt zweier Beamter der österreichischen Grenzpolizei. Man besah die Pässe, besah uns, gab sich gegenseitig Zeichen durch Augen, Zwinkern und befahl uns, mitsamt unseren Koffern auszusteigen und mitzukommen. Die Mitreisenden staunten, guckten, fragten und sahen uns, wonnig erschauernd, der Dingfestmachung eines erwischten Verbrecherpaares als Augenzeuge beiwohnen zu dürfen. Zwischen den Rettern der Österreichischen Republik in die Grenzwachstube des Passauer Bahnhofs verschwinden. Dort wurde uns eröffnet, dass dem Schriftsteller Erich Mühsam über Anordnung des Bundeskanzleramtes trotz Visum die Einreise nach Österreich verweigert werde. Proteste waren selbstverständlich in den Wind geredet, den der bereits nach Wien absausende Schnellzug in das kalte, kahle Amtszimmer blies. Wir standen auf Passauer Pflaster, auf bayerischem Heimatboden. Es war wie gesagt der 19. März und also der Tag des heiligen Josef. Aber noch am Vormittag. Immerhin war das Hotel zur Eisenbahn, dem Bahnhof schräg gegenüber, bereits mit Girlanden umwunden, in welche ein Schild gefügt war mit der Aufschrift Humorator. Und als wir das gastliche Haus betraten, saßen auch schon ziemlich viele Seppels da beim Frühschoppen. Aber sie waren noch nicht besoffen und unsere Aufnahme geschah in urbanen Formen. Auch als der in Bayern von Gräueln umwobene Name von Tisch zu Tisch geflüstert wurde, blieb es bei scheuen Blicken. Nur die Gespräche belebten sich in Reminiszenzen aus der Zeit, da man selber die Flinte geschultert hatte, um das Land von den roten Verrätern zu säubern. Inzwischen hatten wir in einem Angestellten des Hotels eine helfende Seele gefunden. Von ihm konnten wir die Namen von Kommunisten erfahren. Tatsächlich gelangten wir auf diese Weise denn auch zu einem Genossen, einem jener stillen, überzeugten und entschlossenen Proletarier, auf denen die Zukunft der Menschheit ruht. Er führte uns durch die Stadt. Gegen 9 Uhr abends kehrten wir ins Hotel zurück. Aus dem großen Gastraum scholl gewaltiges Getöse, der Allgemach von gigantischen Humoratormengen gesättigten Seppels. Unbemerkt von den nunmehr königstreu Besoffenen gelangten wir in eine kleinere Wirtschaftsstube. Wir bestellten und erhielten ein Abendessen. Leicht gerötet von Erregung und Humorator trat mir groß, breit und semmelblond Herr Gregor Dorner entgegen, Besitzer des Hotels zur Eisenbahn in Passau. Herr Mühsam, ich muss Sie in meinem und Ihrem Interesse ersuchen, sich eine andere Unterkunft zu suchen. Wieso sollte das in meinem Interesse liegen? Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie hier nicht bleiben können. Sind Sie nicht verpflichtet, jedem Gast Quartier zu geben, der sich anständig benimmt und seine Rechnung bezahlt? Nicht geben, Herr Mühsam. Es scheint also, als nähmen Sie aus meinen politischen Ansichten das Recht, mich aus Ihrem Hotel zu weisen. Allerdings. Ich stehe auf einem vollständig anderen politischen Standpunkt als Sie und ich sage Ihnen nochmal, meine Gäste sind schon sehr aufgeregt. Und es liegt in Ihrem Interesse ebenso wie in meinem, dass Sie keine Schwierigkeiten machen. Das heißt also, dass ich hier persönlich bedroht bin. Ich habe Sie nicht bedroht. Ich kenne vaterländisch gehobene Bajuwaren gut genug, um zu wissen, dass Sie in Massen vereint, von Humorator befeuert, gegen ein unbewaffnetes, durch die Reise ermüdetes, unfreiwillig nach Passau versprengtes Ehepaar von unbezähmbarer Tapferkeit sein können. Noch dazu am Josefstage. Ich sei bereit auszuziehen, sobald er uns ein anständiges Nachtquartier besorgt habe. Das wurde akzeptiert und 20 Minuten später stand bereits der Hausdiener mit unserem Gepäck vor uns und geleitete uns ins Innere der Stadt Passau zum Hotel Bayerischer Löwe. Wir schliefen in guten Betten, bis uns um 8 Uhr ein kräftiges Pochen an die verschlossene Tür emporscheuchte. Aufmachen, Fremdenpolizei! Ich öffnete. Hereintrat ein Mann dröhnenden Schrittes, den Hut auf dem Kopf. Pässe zeigen. Ich gab ihm die Pässe. Den meinen überflog er, nahm alsdann den meiner Frau zur Hand und pflanzte sich immer den Hut auf dem Kopf breitbeinig vor ihrem Bett auf, Beschreibung und Lichtbild mit dem lebenden Original vergleichend. Dies hinlänglich getan, legte er den Pass auf den Tisch. Die Pässe sind in Ordnung, da kann man nichts machen. Ohne Gruß, wie er gekommen war, den Hut knallig auf dem Schädel, stampfte er zum Zimmer hinaus und schmiss die Tür zu. Da die Staats- und Kirchenformen Zeitungen vor 6 Jahren zur Vervollständigung meiner Schmach dem bayerischen Eigenartsvolk erzählt hatten, ich sei mit einer dicken polnischen Jüdin verheiratet, hoffte die Passauer Fremdenpolizei jedenfalls, in meiner durchaus nicht landfremd aussehenden Frau eine illegitime Begleitung des Verderbers Bayerns zu erwischen und damit erneut den Beweis zu erbringen, dass revolutionär und unzüchtig Synonyme seien. Aus Wien trafen von mehreren Seiten Telegramme ein, ich solle noch nicht zurückreisen, im Reichsrat sei interpelliert worden und mit den Behörden werde unterhandelt wegen der Nachbewilligung der Einreise. Da wir in der Stadt die grimmigen Blicke der Einwohner bemerkt hatten, zogen wir vor, die Mahlzeiten im Hotelzimmer unter 4 Augen einzunehmen und baten die Wirtin, unseren Freund, wenn er komme, gleich heraufzuschicken. Statt seiner erschien der Wirt des bayerischen Löwen. Ja, lassen Sie diesen Kommunisten besser nicht hierher kommen. Die Leute sind schon verrückt genug. Gestern Abend, gleich nachdem sie hier eingezogen sind, haben die sich auf der Straße versammelt und aufgepasst, an welchem Fenster Licht angedreht wird. Heute Morgen waren die wieder da, mit Knüppeln. Die wollen sie aufdünsten, so nennt man das hier. Aufdünsten. Am nächsten Morgen, als wir eben das Hotel verlassen wollten, traten uns auf dem Flur 2 Männer entgegen, von denen sich einer sofort als Polizeibeamter legitimierte. In der Hotelstube klärte uns der Beamte als Leiter der Passauer Sicherheitspolizei über seinen Besuch auf. Ich bin verantwortlich dafür, dass in der Stadt nichts Schreckliches passiert. Er habe deshalb einen eigenen polizeilichen Schutz für mich organisiert, der uns bereits gestern den ganzen Tag beobachtet habe. Inzwischen sei aber die feindliche Stimmung derart gewachsen, dass er für meine Sicherheit nur bürgen könne, wenn wir seine Anordnungen strikt befolgten. Auf seinen dringenden Rat entschlossen wir uns, mit dem nächsten Zug nach München abzufahren. Und verlassen Sie Ihre Stube bis zur Abreise nicht mehr und Punkt 4 ist Abmarsch. Er werde alle seine verfügbaren Polizeibeamten auf dem Wege vom Hotel zum Bahnhof verteilen. So zogen wir los, wir verhinderten Österreichfahrer. Auf den Wegen aber, an allen Straßenecken und Laternen, standen anscheinend gelangweilte Bürger, dem geübten Auge des revolutionären alten Sünders unschwer als Kriminaler erkennbar. Hier einmal wirklich in der Eigenschaft als Schutzmänner. Keine Hand erhob sich wider uns, kein Retter entstand dem Lande Bayern in Passau. Wir fuhren nach München und konnten uns während der 14 Tage, die es dauerte, bis das österreichische Bundeskanzleramt seinen Standpunkt durchgesetzt hatte, dass mein Erscheinen in Wien den Bestand der Republik in Frage stellen müsste, der trüben Betrachtung einer Stadt hingeben, die lange Jahre hindurch die lebendigste, schönste, kunstfroheste Stadt Deutschlands gewesen war, die im Jahre 1919 kraftschwellend unter roten Fahnen den Höhepunkt ihrer Schönheit und ihres kulturellen Glanzes erlebt hat und die im Laufe von 6 Jahren Zeloten- und Banausenherrschaft auf ein Niveau gesunken ist, das nicht mehr dem von Paris und Florenz, sondern eher dem von Passau vergleichbar ist. Ladies and Gentlemen, nachdem er in Berlin vorgegeben hat, ein Musiker zu sein, indem er eine Bassgitarre durch die Gegend getragen hat, jetzt am Mikrofon Harry Rowohlt. Bremsen wollen, nein, nicht wahr? Ja. Bleiche, von der Polengrenze bis zur Saar. Ah, Deutschland sehnt sich nach dem Dritten Reiche, ja. Wenn ich gewusst hätte, dass man das auch im Sitzen darf, wäre ich viel früher Rocksänger geworden. Knarfi? Ja. Ah, Sinsheimer. Hermann Sinsheimer schreibt: Vielmehr habe ich den Nazis in jenen ersten Monaten des Jahres 33 manches Schnippchen geschlagen. Vor allem das eine, dass ich eine Anzahl linksstehender, brotlos gewordener Journalisten, die meisten von ihnen mir vorher unbekannt, aber von vertrauenswürdiger Seite empfohlen, unter allerhand unverfänglichen Pseudonymen im Berliner Tageblatt schreiben ließ, bis hinüber zu meinem alten Freund Erich Mühsam, den leider am Morgen nach dem Reichstagsbrand das grausame Geschick der Verhaftung ereilte, als er bereits die Fahrkarte für eine Reise nach Prag in der Tasche hatte. Am Tag vorher war er noch bei mir, um sich das Reisegeld zu holen für, wie wir an der Kasse sagten, eine sehr dringende Reise nach Stuttgart. Am meisten Spaß macht mir heute noch, dass ich den Pseudonym Mühsam einen Radiovortrag des Hamburger Schriftstellers Friedrich Blunk, der sich bei den Nazis bereits anbiederte, habe in Fetzen reißen lassen. Ernst Toller. Auf dem 3. Internationalen Schriftstellerkongress in Paris 1938. Ich will Ihnen die Geschichte eines Mannes erzählen, der in diesem Jahr, wenn er lebte, seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte. In der Nacht nach dem Reichstagsbrand wurde der deutsche Dichter Erich Mühsam von den Brandstiftern verhaftet. 3 Jahre lang wurde er im Konzentrationslager gequält und gemartert, 3 Jahre widerstand er der Erniedrigung. Man schlug ihn, man brannte ihn in seinen Bart, einen harten Hakenkreuz, aber Mühsam blieb aufrecht. Eines Tages stellten SA-Leute ihn gegen die Gefängnismauer und drohten ihm, sie würden ihn erschießen, wenn er nicht die Hymne der Nazis, das Horst-Wessel-Lied, sänge. Mühsam weigerte sich. Die SA-Leute gaben ihm den Befehl, sein eigenes Grab zu graben. Und dann stellten sie ihn wieder gegen die Mauer. »Wirst du jetzt singen?«, fragten sie ihn schreiend und lachend. Mühsam weigerte sich. Die SA-Leute hoben die Gewehre. Der Dichter Mühsam sah dem Tod ins Auge. Und wie er dem Tod ins Auge sah, wuchs er über sich hinaus, ward zum Gleichnis der Freiheit. Er sang aber nicht das Horst-Wessel-Lied, er sang die Internationale. Die SA-Leute schossen. Sie schossen über seinen Kopf, denn sie hatten nicht ernstlich daran gedacht, ihn zu töten. Und das Ganze nannten sie einen Spaß. Mühsam brach ohnmächtig zusammen und wurde in seine Zelle getragen. Aber noch war sein Leiden nicht zu Ende. Am Abend des 9. Juli 1934 befahl man ihm, vor dem Kommandanten des Konzentrationslagers Oranienburg mit einem Strick in der Hand zu erscheinen. Des Schicksals gewiss, das ihn erwarten würde, verabschiedete sich Mühsam von seinen Freunden. Seine letzten Worte waren: Ich werde nicht Selbstmord begehen. Am nächsten Morgen teilten die Nazis seinen Freunden mit, dass Mühsam sich erhängt habe. Doch die Wahrheit kam ans Licht. Der Arzt des Lagers, der später aus Deutschland floh, erzählte der amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Thompson, was sich wirklich begeben hatte. Man hatte Mühsam zu Tode geprügelt und seinen Leichnam aufgehängt. Erwin Piscator schreibt: Gross sitzt mit einer Gruppe von Antifaschisten in New York zusammen, als die Nachricht eintrifft, Erich Mühsam sei im KZ getötet worden. Namenlose Betroffenheit, Schmerz bemächtigt sich der Gruppe. Einer weint. Plötzlich beschimpft Gross die anderen, sie seien sentimental. Der ganze Fall sei lächerlich. Ein Mann wie Mühsam hab doch damit rechnen müssen. Einige Zeit später besucht besagter Freund George Gross in seinem Atelier und fragt: Na, was hast du so inzwischen gemacht? Sieh doch nach, in der Ecke liegt einiges. Der Besucher öffnet einige Mappen und findet etwa 15 Zeichnungen über Mühsams Tod, die zum Besten gehören, was Gross in den letzten Jahren gemacht hatte. Ich glaub, ich weiß nichts, ich kann nichts behalten von allen Witzen, nur die ganz alten. Ich lauf in Kreisen, weil mich nichts auffällt, von mir aus auch gleich in einem Kornfeld. Wie läuft's denn bei dir so? Hast du vielleicht Glück? Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich kann nichts haben, das nichts kostet. Ich kann nichts sagen, das mich entlastet. Ich würde nicht beichten, wär ich auch gläubig. Und meine Schulden häufen sich. Hat einer von euch diesen Knopf hier gedrückt? Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Die in den Häusern mit großen Gärten, die von dem Unheil meist gar nichts merken, wonach sie treten, meist gar nicht spüren, zu denen würde ich auch gern gehören. Man macht schon, was man macht, und man macht schon was mit. Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich Ich geh gebückt. Man macht, was man macht, und man macht schon was mit. Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt. Gesagt, dass wir völlig spontan noch eine vorbereitete Zugabe. Weil wir hier nicht rauskommen, machen Thomas und ich jetzt noch eine Zugabe. Ja, aber vor der Zugabe, das kennt ihr ja, kommt der Werbeblock. Moment, was ist das mit dem Terrarium noch? Ja. Ich habe hier. Da kommt bei Ihnen der Kabarettist immer durch. Ich kann euch nur einen Tipp fürs Leben geben, tretet nie gemeinsam mit Abiturienten auf, man verliert immer. Also heute in einer Woche in der Reihe Die Untüchtigen hier, unter dem Titel Alles falsch, auf verlorenem Posten gegen die Kulturindustrie, eine Lesung und Diskussion mit Dirk Braunstein und Roger Behrens. Verpasst das nicht. Und in Eichner Sache und sehr mit dem Thema des heutigen Abends zusammenhängt, guckt euch an, was wir vom 26. bis 28. April im Politbüro machen. Nach dem großartigen Roman von Jakob Ayuni, Sherry Man jagt Mr. White, den ich zu einer szenischen Lesung bearbeitet durfte, erspielen wir unter dem Titel Notwehr diesen Roman. Er handelt zu einer Zeit, als wir alle das Wort NSU noch nicht kannten, von rechtsradikalen Terrorismus. So, und jetzt geben wir die Zusage und dann gibt es noch Musik und dann wird wirklich gezecht. Jetzt kommt ein bisschen was über den wunderbaren Dichter Paul Scheerbart, dem wir zum Beispiel das Gedicht zu verdanken haben. Guten Morgen, schreit das Menschentier. Und mancher Schuft trinkt jetzt noch Bier. Guten Morgen, schreit auch der Tyrann und fängt dann das Regieren an. Oder der König saß auf seinem Thron und sprach, mein lieber guter Sohn, hast du das Gift genossen? Genieß es schleunigst, unverdorsten. Die Geschichte, wie ich für meine Gedichte den ersten Verleger fand, hat eine Vorgeschichte, die weder mit den Gedichten noch mit Verlagsangelegenheiten zusammenhängt, sondern mit einem von Alkohol und Galgenhumor getränkten Abend beim Dichter Paul Scheerbart. Aber bevor ich erzähle, wie ich den ersten Verleger für meine Gedichte fand, will ich noch einmal vorgreifen, um den Mann kenntlich zu machen, der in seinem zweibändigen Roman Immer mutig die in allerlei Ulk versteckten Weisheiten vieler kurzer Geschichten in die Unterhaltung von Nilpferden verpflicht, die dabei in Schlafröcke gehüllt, in Schaukelstühlen sitzen und lange Pfeifen rauchen. Scheerbarts Bücher und Scheerbarts Persönlichkeit hatten ganz die gleichen Eigenschaften. Er überschlug sich in grotesken Einfällen, über die er maßlos lacht und die trotzdem niemals ausschließlich als Spaß zu nehmen waren. Am bezeichnendsten für ihn, der sein Lebtag nie aus dem qualvollsten Geldmangel und ganz selten aus buchstäblicher Not herausgekommen ist, scheint mir der jahrelang zäh verfolgte Plan, durch die Konstruktion eines Perpetuum mobile mit einem Schlag Multimillionär zu werden. Scheerbart und außer ihm noch sein prächtiger Bär, die rührendste Gestalt unter allen Dichterfrauen. Scheerbart und der Bär waren völlig davon überzeugt, dass das Problem gelöst sei und was nur immer an kleiner Münze zusammenzukratzen war, wanderte zum Patentamt. Zu den Rädern und Gewichten, zu seiner von früh bis spät betreuten Bastelarbeit, gewann aber Scheerbart eine immer persönlichere Beziehung. Perpe nannte er sein Werk und ich bekam Postkarten nach München mit dem Postskriptum: Perpe lässt dich schön grüßen. Einmal teilte mir Scheerbart mit: Perpe ist fertig, es bewegt sich nur noch nicht. Für ein Perpetuum mobile offenbar ein Nachteil. Nun aber zurück zu der Geschichte, wie ich den ersten Verleger für meine Gedichte fand. Eines Abends im August 1903 kam ich zu Scheerbarts. Mein letztes Geld hatte ich in Zigaretten angelegt, die ich zu dem Abendbrot beisteuern wollte, das ich dort zu bekommen hoffte. Ich traf Lentroth an, der eine Flasche Schnaps mitgebracht hatte, aber auch keinen Pfennig weiter besaß. Der Bär war betrübt. Es war außer ein wenig Brot ohne Butter nichts mehr im Hause. So saßen wir zu viert da, jeder mit einer dicken Zigarre, und machten das wenige Brot mit viel Schnaps schmackhaft. Wir fanden, dass es so nicht weitergehe, und Paul Scheerbart erklärte: Es muss etwas geschehen. Nachdem verschiedene Vorschläge gemacht und verworfen waren, unter anderem der, ein Omnibusunternehmen mit Kabarettunterhaltung ins Leben zu rufen, das hat übrigens der göttergleiche Martin Puntigam in Wien mal gemacht. Ich weiß nicht, ob er von Scheerbart inspiriert war oder selbst drauf gekommen ist. Das war wunderschön. Das hieß Busfahrt des Grauens. Und das war eine ganz normale Busfahrt mit einem ganz normalen Fremdenführer, der ganz normal Wien erklärte, nur immer konsequent am falschen Ort und zur falschen Zeit. Zum Beispiel auf der städtischen Müllkippe zeigte er auf die orangefarbene Müllwagenflotte und sagte: Linke Hand sehen Sie die Orangerie. Und oben auf der Müllkippe leben echte wilde Ziegen, die sich da von alten Brigitte-Jahrgängen ernähren oder so. Und die wurde uns als Streichelzoo verkauft. Einfach ausstecken und zum Streicheln anfangen. Und damit wir uns nicht verloren auf der Müllkippe, trugen wir alle Papierfähnchen mit der Aufschrift Neue Freunde durch Briefmarken sammeln. Das war wirklich im Geiste Scheerbarts. Beschlossen wir, eine Tageszeitung zu gründen. Es musste etwas ganz Neues sein und wir einigten uns darauf, dass die Zeitung nur Lügen enthalten sollte. Und zwar, wie Scheerbart es ausdrückte: Lügen mit Hintergrund. Der Titel des Blattes machte keine Schwierigkeiten. Es sollte Das Vaterland heißen, womit jene weitere Heimat gemeint war, die keine Grenzen hat und den ganzen Kosmos umfasst. In meinem Besitz befindet sich heute noch ein Stoß gebündelter Aufzeichnungen, auf dessen Umschlagblatt in Paul Scheerbarts Handschrift zu lesen ist: Das Vaterland, es ist Herbst, die Blätter fallen. Nachdem wir die Vervielfältigung und die Finanzierung der Portokosten in harter Mühe bewirkt hatten, versandten wir eine Einladung an 200 Adressen. Sie hatte diesen Wortlaut: Geehrter Herr, Sie werden mit uns der Meinung sein, dass es so nicht weitergeht. Was zu viel ist, ist zu viel, geht eben nicht. Die Lethargie muss überwunden werden, deshalb werden wir eine neue Zeitung gründen. Das Vaterland soll sie heißen. Wir reichen Ihnen die Hand, schlagen Sie ein und kommen Sie zur Vorbesprechung. Diese Einladung machte zunächst die Runde durch die ganze Presse. Niemand wusste, was davon zu halten sei, ob wir es ernst meinten oder einen Bierulk vorhätten. Völlig klar waren wir uns darüber selber nicht. Entschuldigung. Jedenfalls fand die Vorbesprechung am 29. August 1903 in einem Lokal der Friedrichstadt statt, und zwar mit 40 Teilnehmern. Der Vortrag, den ich dabei über die Organisation der Lüge hielt, befindet sich unter meinen Papieren. An der Diskussion beteiligten sich Samuel Lublinski und Ludwig Hobiner, ohne dass die wichtige Frage der materiellen Fundierung dadurch gelöst worden wäre. Da der einzige Verleger, der unserer Einladung gefolgt war, auf unsere direkte Anzapfung, er solle doch den Verlag der Zeitung übernehmen, erschrocken abwinkte, blieb nichts übrig als eine Tellersammlung, die über 30 Mark ergab. Damit begaben wir beiden Unternehmer uns auf die Tour, die uns bis zum nächsten Morgen beschäftigte. Um 9 Uhr früh lieferte ich Paul Scherbart bei seinem Bären ab. Von dem Gelde waren nicht viel mehr Pfennige vorhanden, als es Mark gewesen waren. Der Bär brachte ihren Paul sofort zu Bett. Ich ging in eine benachbarte Kneipe und trank dort Kaffee. Dabei las ich die einzige dort aushängende Zeitung, die Voss. Etwas im Tran blätterte ich im Inseratenteil herum und urplötzlich erwachte ich aus allen Umnebelungen. Mein Blick war zufällig auf eine Annonce gefallen, die folgendermaßen lautete: Zeitschrift oder junger Verleger sofort gegen Kassa zu kaufen gesucht, Offerten unter. Ich riss das Blatt heraus, kaufte dem Wirt eine Briefmarke ab, zahlte und stürzte zu Scherbart zurück, drang in sein Schlafzimmer ein. Mit Mühe weckte ich ihn und machte ihm den Fall klar. Ach, Unsinn, das ist ein Kerl, der Adressen sucht. Als ich ihm aber zeigte, dass ich schon eine Marke gekauft hatte, kroch er aus dem Bett und wir verfassten einen Brief, in dem wir dem Reflektanten unsere Vaterland mit der Versicherung empfahlen, dass es sich hier um ein Millionenunternehmen handeln könne. 2 Tage darauf hatten wir Antwort. Der Verleger Eiselt in Großlichterfelde schrieb uns, er habe bereits in der Zeitung von unserem Plan gelesen, der ihn sehr interessiere. Und wenn auch für ihn keine Tageszeitung in Frage komme, so bitte er uns, falls wir bereit seien, uns mit einer Wochenschrift zu begnügen, um unseren Besuch. Tags darauf holte ich Scherbart in aller Frühe ab und wir fuhren nach Lichterfelde. Der Verleger war von unserer Idee begeistert und wir waren noch begeisterter, als die Geldfrage in der Weise gelöst wurde, dass wir als Herausgeber der Wochenzeitschrift ein Gehalt von je 200 Mark monatlich in Aussicht gestellt erhielten. Da der Bär aufgeregt in der Nähe einer Konditorei auf uns wartete, erbaten und erhielten wir einen gemeinsamen... In der Nähe einer Konditorei, ist das nicht süß, nicht etwa innen drin schon, sondern... Ja. Erbaten und erhielten wir einen gemeinsamen Vorschuss von 20 Mark, den wir mit der Unterschrift quittierten. Die Redaktion des Vaterlands, Paul Scherbart, Erich Mühsam. Mit dem Auftrag, binnen einer Woche den Text für eine Probenummer zusammenzustellen und voll hochgeschwellter Zukunftspläne verließen wir unseren Retter. Die Probenummer wurde vorgelegt, fand Herrn Eisels Beifall und es wurde ein Tag vereinbart, wann wir zusammen zum Notar gehen sollten. Ich hatte, um nicht zu verschlafen, die Nacht durchgebummelt und klingelte morgens um 8 Uhr bei Scherbart. Der gute Bär öffnete mir mit verweinten Augen. »Gehen Sie mal rein«, sagte sie wehmütig. Und ich ging rein. Da lag Paul Scherbart bäuchlings auf der Ottomane, strampelte mit den Beinen, trommelte mit den Fäusten und schrie vor Lachen, dass die Wände zitterten. Das musst du lesen! Er schob mir einen Brief zu. Herr Eiselt teilte uns mit, dass er leider im letzten Augenblick gezwungen sei, von unseren Verabredungen zurückzutreten. Wir hätten ihm erklärt, dass unser Blatt eine schroff antimilitaristische Tendenz verfolgen werde. Nun habe er soeben den Kauf von zwei Annoncenzeitungen abgeschlossen. Das Casino und die Kantine, die ausschließlich für Militärkreise bestimmt seien. Wir müssten wohl einsehen, dass er nicht gleichzeitig ein antimilitaristisches und zwei Soldatenblätter herausbringen könne. Es werde ihn jedoch freuen, wenn er uns jeden durch die Herausgabe eines Buches schadlos halten könnte. Und die ersten Bücher, die in seinem Verlag erschienen, waren Paul Scheerbarts Machtspäße und meine Wüste. Wir sind gehalten, den Abend mit Musik zu beenden und gleichzeitig verflucht uns zu wiederholen. Gibt es ein Stück, das noch gewünscht wird, nochmal wieder gehört werden will? Das erste? Ja, schon, weißt du noch, wie es hieß? Ja, dann nicht. Sich fügen heißt lügen, höre ich jetzt schon mal so dreimal. Ja, ist gut. Das ist mein Gott. Max Hölz. Okay, jetzt brauchen wir eine Abstimmung. Sich fügen heißt lügen, da hätte ich jetzt gerne einen Raunen. Sich fügen heißt lügen. Ja. Max Hölz. Es war ein bisschen lauter. Spielen wir beide. In welcher Reihenfolge? Ach komm, jetzt ein bisschen was können wir auch selbst entscheiden, ne? Lass uns beide spielen, ne, oder? Ja. Jetzt hast du es gesagt, Knarf. Das ist ja nun mal. Ich würde folgendermaßen sagen: Wir spielen jetzt Max Hölz, ja, okay. Und danach lösen wir die Stränge der Versammlung auf und erlauben das Aufstehen und Getränke bestellen und rauchen, während wir sich fügen erst Lügen spielen. Das finde ich ganz gut. Wollt ihr sitzen bleiben? Ja, wir tanzen. Tanzen, okay. Ah ja, genau. Wir würden das Publikum auffordern wollen, das Mobiliar im Rhythmus der Musik zu zerstören. So läuft das nicht. Das muss so spontan passieren. War doch total spontan. Das ist so deutsch schon wieder. Wir würden dann beim dritten Stück würden wir gerne haben, dass das Mobiliar zerstört wird. Bitte. Auf One, Takt. Two, three. One, two, three, four. Moment, hier stimmt was nicht. Hier stimmt doch was nicht. So kann es ja nicht weitergehen. Jetzt. This is a remix, genau. Eins, zwei, drei. Genossen zu den Waffen, heraus aus der Fabrik. Sprung auf Marsch, Marsch ist Lebe, die Räterepublik. Es lebe der Kommunismus, es lebe die Tat. Es lebe, wer sein Leben gibt fürs Proletariat. Unser Sieg ist nah. Max Hölz ist wieder da. Er hängt die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Die Handgranate am Gürtel, im Arm das Gewehr. So stürmt Max Hölzens Garde durch Sachsenland daher. Der Bürger knickt zusammen, er sperrt den Geldsack auf und Hölz präsentiert die Rechnung dann mit dem Pistolenlauf. Doch unser Sieg ist nah, Max Wölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra. Hier geht der rote Hahn auf, dort donnert Dynamit. Der Bürger macht die Hosen voll und schwitzt um den Profit. Die SIPO soll ihm helfen, der Reichswehrgeneral. Die Sozi-Bonzen zittern ums heilige Kapital. Doch unser Sieg ist nah, Max Holz ist wieder da. Rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Der Bürger schnaubt nach Rache, sein Geldsack ist noch stark. Wer Hölzens Kopf zerschmettern tut, kriegt 100.000 Mark. Ihr Mörder und ihr Spitze zerstört die rote Saat. Es kämpft für seine Freiheit, das Proletariat. Denn unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne und schwingt sie, hurra! Und muss denn gestorben sein, Genosse wohl an. Wer für die Freiheit kämpfte, hat wohl daran getan. Proleten zu den Waffen, heraus aus der Fabrik. Sprung auf, Marsch, Marsch, es lebe die Räterepublik. Ja, unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Schwingt sie, hurra! Unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Harry, hast du den Text von Der Gefangene vorliegen? Ich hab den hier. Kannst du ihn mitsingen, Harry? Ja. Kommt. Christe. Ach so. Hat Spaß gemacht. Letztes Stück. Danach wird Damenwahl. Damenwahl und werden Bücher entwertet eigentlich heute? Ah, nicht, keine Bücher werden. Es werden die Türen geschlossen, die Preise erhöht. Bücher verkauft. Und wir kommen uns näher. Harry, ich mach gerade in Bremen Theater und erzähle immer deinen Handywitz. Den muss ich jetzt noch mal erzählen. Jeden Abend erzähle ich den. Ich sag nämlich Folgendes. Meine Damen und Herren, ich bin von der Theaterleitung gebeten worden, Sie daran zu erinnern, dass Sie Ihre Handys ausmachen. Ich weiß, das haben Sie schon lange gemacht, aber ich muss das sagen und ich möchte Sie entschädigen mit einem Witz von Harry Rowold, der geht folgendermaßen. Was macht man gegen Leute, die in der Öffentlichkeit laut mit Handys telefonieren in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen? Willst du ihn erzählen? Ja, danke. Nee, das... Das mache ich immer bei meinen Lesungen, wenn da ein Handy klingelt oder ödelt oder was die so machen. Da sage ich, ich habe eine Methode entwickelt, wie man Handybenutzer bekämpfen kann, die in öffentlichen Verkehrsmitteln unmittelbar neben einem sitzen und ihr Handy bedienen. Man geht ganz nah ran und sagt, komm zurück ins Bett, mir ist kalt. Los geht's! der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham. Ich soll den Paragraphenkram mich noch in Ketten fügen. So mag's euch wohl genügen, doch eher dorre meine Hand, denn ich in Sklavenunverstand. Der Geißel sollt mich fügen, sich fügen heißt lügen. Und brich die Kette eins in zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei, dann ruf ich in das Volk, sei frei, verlernest dich